Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats bei wrestling-infos.de. Sommerzeit, Wrestling-Zeit und direkt zwischen zwei Pay-Per-Views-Zeit oder PLE-Events-Zeit, möchte man sagen. Der SummerSlam ist in gut zwei Wochen. Wir haben eine Situation, die wir letzte Woche auch schon hatten. Wir sind irgendwo zwischen Sommerloch, Storyline-Fortschreibung und ja, Verwalten von bisher Erreichtem, will ich mal sagen. Und da haben wir eine Woche hinter uns, die, sag ich mal so, mal so war. SmackDown eher mau bis verwaltend. Raw mit einigen interessanteren Aspekten im Vergleich zu SmackDown. Also der Trend, dass bei der roten Gefahr etwas mehr Action rüberkommt als beim blauen Wunder, scheint sich fortzusetzen. Wir haben einige interessante Ausblicke. Wir wollen hier noch nicht die Preview für den SummerSlam machen, aber in Sachen Personal für den SummerSlam wollen wir ein bisschen links und rechts schauen. Also haben wir wieder doch einiges an pickepacke vollem Programm vor uns und ich freue mich, das zu besprechen mit dem Menschen, den ihr hier immer an dieser Stelle hören könnt. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, nachdem meine Spanier es geschafft haben, sich durchzusetzen bei der Euro, ist die Motivation natürlich umso größer bei mir. Ein schönes Wetter begrüßt mich auch heute bei diesem Podcast. Deswegen bin ich voller guter Laune und motiviert, da ein bisschen mit dir die Shows zu besprechen, wo ich die, ich nenne sie mal Ehre hatte, beide live zu schauen und den Bericht zu verfassen. Interessant mal SmackDown und Raw hintereinander live durchzumachen. Und ich bleibe noch immer dabei, Raw ist viel zu lang. Auch wenn die Shows besser sind mittlerweile, es ist viel zu lang. Also da hoffe ich, dass Netflix sagt, du Leute, zwei reichen. Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, die reicht dafür sowieso nicht. Von daher freue ich mich schon sehr und bin gespannt, was wir so, wo wir hängen bleiben. Da, glaube ich, sind wir sehr gut darin, beziehungsweise haben großes Talent, uns bei Themen aufzuhalten, die auf den ersten Blick nicht viel hergeben. Ja, in der Tat. Also, wenn man sich jetzt die Weeklies anguckt, ich hatte es ja schon in der Anmoderation gesagt, so wirklich bahnbrechend viel ist da jetzt nicht passiert. Aber Chris und ich haben ja so die Eigenart, gerade dann, wenn wir gar keine großen Themen haben, uns dann irgendwie erst recht in Details zu verlieren und die Was-könnte-passieren-wenn-Maschine anzuschmeißen. Und da bin ich auch heute wieder guter Dinge, dass uns das gelingt. Chris hatte eben schon gesagt, er hat die Ehre gehabt, beide Shows nicht nur live zu gucken, sondern auch den Showbericht für die WI-Seite zu verfassen. Und das nehmen wir immer mal zum Anlass, dass ich mich in solchen Situationen gerne zurücknehme. Denn Show gucken und Bericht schreiben sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, der Berichtschreiber guckt deutlich intensiver diese Shows und recherchiert mal links, mal rechts, um noch ein paar andere Infos reinzuholen. Das heißt, man guckt die Show natürlich deutlich genauer. Und wenn Chris jetzt beide Shows entsprechend gemacht hat, gebietet es nicht nur die Höflichkeit, sondern auch die Folgerichtigkeit und Zweckmäßigkeit, dass ich mich hier ein bisschen zurücklehne. Und anders als ihr das sonst kennt, normalerweise mache ich SmackDown, Chris macht Raw, macht Chris heute tatsächlich mal beide Shows. Das tut mir eigentlich ganz gut, da kann ich mal mich zurücklehnen und dem Chris mal den Fokus oder das Rampenlicht geben und grätsche ihn einfach weg, wenn mir so danach ist. Und deswegen würde ich sagen, Chris, schön, dass du so top vorbereitet bist, was beide Shows angeht. Also noch mehr als sonst ist man ja geneigt zu sagen, Chris ist ja immer gut vorbereitet. Und deswegen moderiere ich kurz rüber. Wir waren, so viel kann ich sagen, am 12. Juli in Massachusetts und haben eine SmackDown-Ausgabe gehabt, die, ja, Chris, von den Mädels eröffnet wurde. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Und du wirst mich dann niedergrätschen, wenn es dann etwas gibt, worüber wir reden können. Show eröffnet wurde aufgrund von der Post-Show von Money in the Bank, auch von einer Siegerin des Money in the Bank Matches. Die Herren haben den Koffer ja schon quasi benutzt und verbraucht und es gibt jetzt bei den Damen eine neue Frau, die die Chance bekommen wird, innerhalb des nächsten Jahres diesen einzucashen. Tiffany Stratton kam heraus Und sie hat gesagt, ja, es ist endlich Tiffy-Time. Und nachdem Trish zwar die Show bei Money in the Bank gehostet hat und ein großer Star ist, wurde diese aber von Tiffany überstrahlt. Und interessant schon hat sie gemeint, die folgenden Champions dürfen jetzt natürlich aufmerksam zuhören, beziehungsweise auch ein bisschen hinter den Rücken schauen. Women's World Champion Liv Morgan, WWE Women's Champion Bayley und NXT Women's Champion Roxanne Perez. Eine von ihnen wird nämlich den Titel schon bald verlieren und eine hat sich auch irgendwie angegriffen gefühlt, das war Bayley und die wollte das Ganze ein bisschen bremsen, hat gesagt, du pass auf, ich weiß ganz genau, wie es dir geht, dieser Koffer ermöglicht dir eine große Chance, immerhin liegt das ja bei 100% noch bei den Frauen, die Cash-Quote, aber du musst dich ein bisschen zurückhalten, denn das muss nicht unbedingt heißen, dass du Geschichte schreiben willst als Championess, sondern Geschichte schreiben könntest als die, die zum ersten Mal diesen Koffer eincasht und den Titel nicht gewinnt. Dies ruft die ja, Storyline-mäßigen Bodyguard quasi von Tiffany auf den Plan. Nia Jax, Queen of the Ring, bekommt auch das Women's Championship Match beim SummerSlam gegen Bayley. Das steht ja schon fest. Und die hat gesagt, du kümmere dich da nicht gleich mal um Tiffany Stratton. Du hast nämlich ein Date mit mir und die Sache ist die, ich werde auf jeden Fall diesen Titel gewinnen. Und Bayley, ja, wir haben natürlich ein bisschen Probleme mit der Tatsache, wie sie dargestellt wird. Er hat gesagt, du, pass auf, naja, ich habe keine Angst vor dir. Vor allem, ich bin ja nicht mehr die umarmende Bayley, die irgendwie jeden als Freund haben möchte oder Freundin. Und ich bin nämlich jetzt intensiver, aggressiver und werde diesen Titel verteidigen. Interessant für Bayley ist aber vor allem eine Situation, nämlich was, wenn Nia irgendwie doch gewinnt und Tiffany dann gegen Jax eincasht. Ja, eine Antwort haben wir nicht bekommen. Tiffany hat da nochmal die Notbremse gezogen und es wurde dann quasi eine Attacke gestartet. Hilfreich wurde es dann durch Michin, die Bayley unterstützt hat. Und das nächste Match dann, ich nehme das gleich mit, dann können wir vielleicht drüber reden. Nia Jax hat dann gegen Michin gewonnen und es sollten wieder Angriffe gegen Bayley folgen. Und ja, Miss Money in the Bank hat da schon interessiert auf ihren Koffer geblickt, hat den Ringrichter angeblickt, hat dem auch schon irgendwie den Koffer entgegengedrückt und Nia hat sie dann irgendwie so verdutzt angesehen mit dem Blick so, das hier war nicht so unbedingt der Plan, deswegen nimm den hübschen Koffer und komm mit mir backstage. Also viele Eindeutungen, ich finde es nicht so schlecht, dass man hier also einen kleinen Zwist und Twist einbaut zwischen Tiffany und Nia. Bleibt nur die Frage, ob das ja groß genug ist für die Fans. Nia hat man ja relativ rausgehalten in letzter Zeit und Tiffany, haben wir auch schon gesagt, der Stern war wohl etwas mehr am Strahlen noch bei Elimination Chamber, aber das kann man ja auf jeden Fall noch ändern und Bayley, ja auch in einer Regentschaft, die eher schwierig ist und diese Kombination bringt dann eben für mich so ein Segment, das okay war, nicht mehr, nicht weniger. Und baut einfach ein bisschen auf den SummerSlam auf. Dort, wie gesagt, kommt es zum Match zwischen Nia und Bayley und wahrscheinlich vielleicht sogar zu einem Cash-In. Das war so das Anfangssegment und das erste Match von SmackDown. Ich weiß nicht, ob es großartig Diskussionspotenzial gibt. Für mich war das so okay, alles in allem. Ja, ich habe bei diesem Segment tatsächlich so ein, zweimal grübeln müssen. Und zwar ging es, also einmal will ich hier nur kurz ansprechen, weil wir schon 5 Milliarden Mal gemacht haben, Bayley steht promotechnisch wirklich auf verlorenem Posten, also auch als sie dann sagte, ja, ich bin nicht mehr die Bayley, die alle umarmt hat und die du damals relativ easy platt machen konntest, sie hat auch noch sagen können, dass sie damals die Bayley war, die noch nie einen Jungen geküsst hatte, hat sie aber dann lieber weggelassen. Und dann hat sie so ein bisschen versucht, die Crowd mitzunehmen. So, ja, ich bin jetzt entschlossen. Und da gab es auch echt nur Höflichkeitsapplaus, muss man sagen. Aber viel mehr ist da auch derzeit nicht drin. Das haben Chris und ich ja schon mehrfach gesagt. Bayley bleibt da heldenhaft zugange. Aber da sind ja mittlerweile, auch das hat Chris mehrfach schon meines Erachtens zu Recht gesagt, Da sind ja sogar Damage Control Light derzeit frischer und interessanter als Baileys Championship Run, weil da zumindest ab und zu mal was aufblitzt. Bailey versucht, aber da blitzt nichts im Moment bei dieser Face-Geschichte. Aber das nur als kleine Randnotiz. Wir haben es ja 5 Millionen Mal gesagt und wollen auch niemanden langweilen. Es war jetzt zumindest auch wieder nicht das Segment, dass da jetzt irgendwie ein Turnaround da irgendwie sichtbar hat werden lassen. Definitiv nicht. Was ich nicht so richtig peil, ehrlich gesagt, ist die merkwürdige Symbiose, die Tiffany Stratton und Nia Jax da offensichtlich zusammen haben. Denn wenn man sich anguckt, wer von den beiden jetzt hier, sag ich mal, die Hosen anhat, um diesen chauvinistischen Spruch mal zu bringen, für den ich mich auch gleich entschuldige natürlich, da ist das doch eindeutig Nia Jax, ja? Denn Tiffany Stratton sagt, oh, das sieht ja so aus, dass ich vielleicht eincashen könnte. Geht zum Ring, der sich auch wieder erfrischend bescheuert anstellt, so wie wir es auch können, kennen. Ja, also, was soll ich denn mit dem Koffer machen? So, also da kam es dann nicht zum Cash-In. Bailey hat sich auch wirklich keine Sekunde irgendwie bewegt oder irgendwie gezuckt. Die war wirklich weg. Also einen besseren Cash-In gibt es eigentlich gar nicht als in dieser Situation. Sie war ja nicht mal mehr da. Also so gefühlt, Storyline-mäßig. So, und da musste ja Naya nur, sag ich mal, irritiert gucken, damit es hier nicht zum Cash-In gekommen ist. Ich verstehe das jetzt nicht so richtig. Wie ist da jetzt die genaue Storyline? Dass die beiden sich ja, wie das schon so Bodyguard-mäßig nahe sind, das ist ja, das kann ich ja nachvollziehen. Aber was für ein Interesse sollte, wenn wir jetzt mal so ein bisschen pseudologisch da rangehen, was für ein Interesse sollte Tiffany Stratton dann haben, hier nicht einzucashen? Ganz ehrlich, dann ist Nia Jax eben böse. Ja, ist sie eben böse. Mhm. Aber dann hat sie zumindest mal den Titel. Denn der Plan sieht ja offenbar vor zwischen Nia und Tiffany, dass sie jetzt bitte noch nicht eincashen soll, denn das sei jetzt irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Wann auch immer der richtige Zeitpunkt sein soll. Wenn ich Nia Jax bin, dann ist doch klar, dass ich so von mir überzeugt bin, dass ich gegen Bayley gewinnen werde beim SummerSlam. Ja, und dann ist doch auch klar, dass Tiffany wieder nicht eincashen soll gegen mich. Also, und wenn ich Tiffany wäre, super. So oder so müsste ich ja irgendwie gegen Nia Jax antreten. Entweder cashe ich irgendwann gegen sie ein, weil sie gegen Bayley gewonnen hat. Gegen Bayley darf ich ja offenbar nicht eincashen. Ja? Und wenn ich jetzt doch wieder erwartend und böse, wie ich bin, eincash gegen Bayley, ja, dann muss ich eben beim SummerSlam gegen Nia Jax antreten. Also so oder so wird sie Nia Jax ja nicht ausweichen können. Ich verstehe einfach nicht, und warum sie es nicht macht. Denn wenn sie jetzt eingecashed hätte, dann hätte sie den Titel ja nun mal wenigstens safe gehabt. Ob es gegen Nia Jax eine souveräne Eincash-Aktion geben wird, steht ja, sag ich mal, in den Sternen, wenn man sich auf diese WWE-Universe-Logik mal einlässt. Unabhängig davon, dass sie ja quasi Nia Jax Freundin sein soll, offenbar, oder Scherge oder Lakai. Vielleicht kannst du mir das erklären, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja, es ist für mich noch immer keine Symbiose vorhanden, einfach weil man für mich zu wenig investiert hat in diese Anführungszeichen Storyline. Irgendwann kam Nia und hat Tiffany quasi beschützt, Backstage auch vor Angriffen von Michin, beziehungsweise hat sich Tiffany halt meistens auch den Angriff irgendwie verdient durch ihr großes Maul. Und deswegen, es gab nicht so viel und du erkennst jetzt nicht wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, ist es ein Tag-Team oder eine Komplizin oder eben eine Scherge oder Lakai, um diesen Cash-In gut zu erklären. Meiner Meinung nach kann ich es mir nur so erklären, dass vielleicht ein bisschen Angst besteht bei Tiffany und sie dann so diesen bösen Blick wahrgenommen hat als wenn du jetzt eincashst, werde ich dich attackieren und du wirst den Koffer verlieren und in mir den Bodyguard. Anders kann ich es mir tatsächlich auch nicht erklären und ich glaube, das ist noch immer so von WWE ein bisschen ein Versuch, so Spannung reinzukriegen, auch für die Kofferträgerin. Also glaube ich, sie sind super interessiert daran, ständig oder regelmäßig ein Cash-In anzudeuten. Ich glaube, sie hat auch bei einer Hausshow in Mexiko angedeutet. Was genau das bringt, ist bei meiner Logik irgendwie nicht weit oben aufgelistet. Vor allem das Coole am Cash-In, dass du ja irgendwie vergisst, dass es diesen Koffer gibt, auch wenn das mittlerweile sehr schwierig ist natürlich und der Überraschungseffekt umso größer. Hier von der Logik her hat ein Cash-In auf jeden Fall funktioniert, was aber als zwischen Naya und Tiffany abgeht, da bin ich im Moment auch eher auf Gewässern unterwegs, wo ich nicht wirklich weiß, wo ich bin. Und hoffe, dass man vielleicht ein bisschen mehr darin investiert, denn auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit dieser Dreierkonstellation, man kann das Ganze, glaube ich, ganz gut in eine interessante Richtung lenken, wo es hoffentlich nicht irgendwie zu einem Failed Cash-In kommt für Tiffany. Bailey müsstest du, glaube ich, vom Titel befreien. Der ist da unnötig gepachtet und Bailey wirkt sehr verloren damit. Und ich glaube, interessanter wäre es bei einem Cash-In von Tiffany, die sich dann irgendwie gegen Naya dann langfristig durchsetzen muss. Ob man sie dann als einen feigen Champion bookt, die feige und mit Glück die Titel verteidigt, kann man machen. Oder sie wird dann eben dieser athletische Charlotte-Champion, die alles gewinnt. An Letzteres glaube ich persönlich nicht. Und hoffe, dass man ein bisschen mehr Zeit in das Ganze investiert. Ich denke, über allem steht hier das, dass man einfach als Zuseher im Moment nicht wirklich weiß, wer welche Rolle spielt. Ich weiß auch nicht, welche Rolle Bailey unbedingt spielt. So als ist sie jetzt dieser dominante, ich verteidige meinen Champion-Titel immer und überall, so wie Seth Rollins das Workhorse. Oder ist sie irgendwie, wie sie selbst sagt, ich bin nicht nett, ich bin intensiv und haue jeden um. Von daher, glaube ich, stört im Moment dieses Verhältnis eine Story, die man hier versucht zu erzählen. Und im Moment, glaube ich, scheitert man daran. Ja, man ist zumindest am Struggeln, glaube ich auch, dass man da irgendwie den richtigen Weg noch findet. Denn du hast ja gesagt, so Anteasen eines Cash-Ins, der Drops ist ja jetzt erstmal gelutscht. Denn naja, Jax hat böse geguckt, also gegen Bailey darf sie jetzt wohl nicht eincashen. Das scheint ja jetzt klar zu sein. Wobei, wie gesagt, die Strafe dann sich mir nicht erschließt, denn dann wird sie gegen Nia Jax antreten müssen. Das muss sie so oder so, wenn sie eincasht. Wie gesagt, ich bin etwas irritiert. Also Spannung für ein Cash-In gegen Bailey. Ja, gut, kann man natürlich sagen, dass sie vielleicht der Versuchung irgendwann nicht mehr widerstehen kann. Dann kann Nia Jax noch so böse gucken und dann casht sie doch gegen Bailey ein. Klar, könnte sein, dass man da so ein bisschen Spannung versucht aufzubauen. Bei mir klappt es derzeit nicht. Vielleicht klappt es bei anderen. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Derzeit wirkt es hier für mich wie ein Sturm ohne Wind. Und das ist ein bisschen schwierig dann. Aber nun gut, das war das Opening-Segment. Vielen Dank, Chris. Weiter ging es mit einer Vignette zu der neuen Bloodline. Ein abgedunkelter Raum und vorne sitzt der neue Tribal Chief Solo Sikoa und er erzählt uns, dass der alte Chief versagt hat und das Ganze hat sich quasi überholt. Und es wurde Zeit für einen neuen Tribal Chief und dieser wird nicht nur besser, er wird auch aggressiver vorangehen. Und am Ende dieser heutigen Show werden wir alle einen Grund haben, ihn anzuerkennen. Für mich eigentlich ganz gutes Segment, da haben alle ganz gut gewirkt. Hat mich ein bisschen an so die Vignetten von Legado del Fantasma erinnert. Das kann WWE ganz gut, das kennen wir schon ihnen. Andrade und Carmelo Hayes wurden auch ein bisschen gefeiert durch ihre Money in the Bank Ladder Match Spots und es gab dann ein Sit-Down-Interview in der leeren Halle, also vor der Show mit Byron Saxon und Andrade, und nach so einem großartigen Ladder Match wollte Byron wissen, ja du Andrade, was können wir erwarten von dir in Zukunft, was wartet auf dich? Und bevor er großartig etwas ansprechen konnte, kam auch schon Carmelo Hayes, hat gesagt, also irgendwie kapiere ich nicht, warum Andrade im Rampenlicht steht, denn ich war irgendwie so die Nummer 2 im Draft-Pick von SmackDown, ich habe Randy Orton clean im Ring gepinnt, ich habe im Money in the Bank Leitermatch allen die Show gestohlen, es müsste um mich gehen und nicht um Andrade. Und dann hat Andrade Byron angesehen und hat gesagt, was als nächstes für mich geplant ist, Carmelo Hayes. Und eine Fehde, die auf dem Papier sehr gut klingt, tolle Matches, aber beide in einer schwierigen Situation. Carmelo, ja, als Nummer 2 Draftpick, eine Fehde mit Andrade. Man kann das als Aufhänger benutzen für Größeres. Also müsste diese Fehde gewinnen und dann ja, vielleicht sogar Richtung United States Titel gehen. Im Moment wirkt er für mich als nicht ein Mann, den Triple H jetzt in seinem Top Superstars sieht, auf seiner Liste, die er vielleicht oder nicht vielleicht mit sich herumträgt. Tag Team Match, Legado del Fantasma mit Angel und Berto. haben gegen Baron Corbin und Apollo Crews gewonnen. Random Tag Team, Baron Corbin, lange, lange Zeit bei NXT gewesen, ist jetzt wieder zurück in den Main Shows und Apollo Crews, weiß ich nicht, wo der war, auf jeden Fall ist er jetzt im Tag Team. War jetzt für mich ein Match, das jetzt nicht hervorsticht, aber eigentlich ganz coole Aktionen. Hat man gezeigt, wichtig, dass Legado hier gewinnt. Electra Lopez hat eingegriffen und auch Santos Escobar. Stehen im Moment eher auf verlorenen Posten, Legado del Fantasma, was mich persönlich etwas traurig macht. Kann ich übrigens auch nachvollziehen, aber ich finde tatsächlich ist gar nicht so schlecht, solche Matches mal einzustreuen. So, du sagst es ja, random. Ja. Aber sie kriegen dann ein bisschen Spotlight, sie können was machen. Ob das irgendwo hinführt, weiß man nicht. Aber eher natürlich nicht. Aber zumindest sind sie da. Man bekommt Gegenstand, dass sie Teil des Ganzen sind. Sie gewinnen dann auch mal. Das ist ja auch immer relativ wichtig. Ja, Wins and Losses matters. Das ist nun mal so. Und vielleicht passiert ja irgendwann mal was. Also ich finde solche Sachen irgendwie immer ganz gut, wenn man das da einschreibt. Bei Vince wäre es Zeitverschwendung gewesen. Bei Hunter kann es immer so sein, na, vielleicht passiert da irgendwas, sei es mit der Legado, sei es mit irgendwie den beiden, dass sie mal einen Tag-Team-Run bekommen, der auch auf vielleicht auf den Titelgewinn hinaussteuert. Wir haben sie ja schon häufig genug gefeiert, die beiden, weil sie ja wirklich gut sind. Und ja, gucken wir mal. Also ich fand es tatsächlich, es ist nur eine kleine Randnotiz, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ja, also was bei der Triple H Ära ein bisschen hervorsticht, dass er es doch schafft, in der Show so eine große Story zu haben, eine mittelgroße und vielleicht sogar zwei, drei eher bei Raw kleinere Stories und die verpuffen jetzt nicht einfach wie bei Vince, das ist schon richtig. Wir sehen WWE-Champion Cody Rhodes und was ich ein bisschen komisch finde, er möchte Woche für Woche Orton und Owens irgendwie nicht dabei haben als Unterstützung. Die beiden machen es trotzdem und werden dann ständig verprügelt. Ein kleiner Precursor für den Main Event. Aber Orton hat gesagt, die Bloodline hat sicher was vor später. Deswegen, ob du es willst oder nicht, ich werde auf jeden Fall herauskommen, sollte das Ganze eskalieren. Und irgendwann wird es dann auch so sein, da werden wir die Bloodline erledigen. Und dann werden andere einen Blick auf diesen Titel werfen und auch da, mein lieber Cody, werde ich dich unterstützen. Und ja, ein Fistbump haben sie sich dann gegeben und Randy hat den Weg nach draußen aufgenommen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich verwirrt. Ich weiß nicht, ob das so ein Plot ist von Orton, dann selbst Jagd auf den Titel zu machen. Und Cody, ja, das... Warum er die beiden nicht dabei haben will, vielleicht weil er Angst hat, dass sie verletzt werden. Ja, okay. Aber für mich irgendwie so eine passt irgendwie nicht. Zu beiden nicht. Orton als der fröhliche, hey Cody, du bist voll cool. Ich möchte, dass du Champion bleibst. Das ist irgendwie blöd. Außer es stellt sich heraus, dass das Ganze ein perfider Plan war von der Viper. Das will ich doch mal stark hoffen, dass das sowas wird. Denn das ist ein Segment, das ich einerseits tatsächlich gar nicht mal so blöd fand, weil die beiden haben ja eine Geschichte, ja, die so Legacy, ja, und so, das weiß man ja alles, auch das Tag Team mit Priceless, das dann von Orton, ja, sag ich mal, als Stable Leader da auch beim Rumble-Sieg 2009 entsprechend dann eingesetzt wurde, das ist ja alles bekannt. Und er war ja auch bei den ganzen Zeremonien dabei, bei Codys Krönung und so weiter und so fort. Aber das kommt schon ein bisschen komisch rüber, wenn ich kann ja verstehen, dass er, pass auf, gegen die Bloodline, da bist du in der zahlenmäßigen Unterlegenheit, da stehe ich dir bei, alles gut. Aber als er dann sagt, ja, wenn das mit Solo erledigt ist, dann werden andere einen Blick auf den Titel werfen. Da dachte ich, oh, sehr gut, Randy, dann zeig doch mal, dass du hier Freundschaft und das Business trennen kannst. Und dann haut er diesen lame Spruch da raus und auch da werde ich deinen Rücken frei halten. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das soll Cody mal schön selbst machen hier. Ja, so sind wir hier im Kindergarten. Dass man da jetzt seinen Kumpel beisteht gegen irgendwelche Herausforderer, die sich legit eine Titelchance erarbeitet haben. Gerade wenn man sich anguckt, wie Randy früher so drauf war, wirkt das ja, als ob man der Schlange die Giftzähne rausgerissen hat so ein bisschen. Also da hat ja gar keiner mehr Angst vor. Ergo, es muss hier eigentlich ein Turn kommen. Das geht ja gar nicht anders. Wenn Orton so ein bisschen da an seinem im Gimmick sozusagen bleiben möchte. Und das wäre ja auch, das wäre ja auch cool. Also für mich nicht, weil Orton ist für mich ja doppelt und dreifach durch. Ich finde Orton übrigens in der Situation, in der er sich gerade befindet, ziemlich gut, muss ich sagen. Also da stört er nicht, er freut sich, ich freue mich mit. Die Fans finden es gut, dass er da ist. So diese Tweener-Geschichte, das ist jetzt mir schon wieder zu sehr anbiederndes Babyface so ein bisschen. Und damit nimmst du Orton eigentlich aus der Position, die ihm gut tut, ein Stück weit raus. Und wenn du das machst, dann musst du eigentlich auch weitergehen und den Turn bringen. Und vielleicht ist das gar nicht so blöd, dass sich vielleicht Cody für den Rest des Jahres dann mit Orton rumschlägt, nachdem er die Story beim SummerSlam gegen Solo Sikoa beenden wird, zumindest die Solo Sikoa-Story. Ob da sprechen wir nachher noch drüber, ob da vielleicht noch was ganz anderes passieren wird und lang vermisste Köpfe des Tisches zurückkehren, das muss man mal abwarten, ja. Aber wenn dann Solo vielleicht mit Roman sich erstmal rumkaspert oder vielleicht Rocky auch noch dazukommt, dann ist Cody erstmal völlig auf dem Abstellgleis letzten Endes und dann braucht er auch irgendwas zu tun bis Richtung Rumble oder zumindest Survivor Series und da wäre ein ihn hintergehender Orton vielleicht gar nicht so blöd. So, eigentlich musst du ja fast nach diesem Segment in die Richtung gehen, wenn du ordentlich total zum Kuscheltier degenerieren möchtest. Nee, also ich denke auch, weil ich glaube, dass es zeitlich dann nicht mehr reinpasst. Ich persönlich glaube, dass man Backstage große Hoffnungen hegt auf diese Fehde, weil aufgrund dieser Geschichte mit der Legacy hat man natürlich eine super, ist das Promo-Video wahrscheinlich schon geschnitten. Und das ist auch eine perfekte Aufteilung, das super Babyface Cody Rhodes und Orton, wenn er dann seine Giftzähne gefunden hat, ist natürlich ein großartiger Heel. Das ist eine super Aufteilung und eine Fehde, die wahrscheinlich auch viele WWE-Fans möchten, fordern. Die Matches könnten ein bisschen schwierig werden. Und Orton wird ja dann höchstwahrscheinlich Richtung John Cena schauen. Ich habe so das Gefühl, WWE wird nochmal eine Runde drehen in der Abschiedstour von Cena 25 mit der legendären Fehde Orton gegen Cena. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die beiden bei WrestleMania aufeinander treffen, aber das ist Zukunftsmusik und die Gegenwart ist hier und da hören wir die Musik von LA Knight und dieser hat auch über Money in the Bank gesprochen und hat gesagt, ja, blöd gelaufen, ich bin mit dem Rücken auf eine Leiter geklatscht und konnte dann nichts mehr machen, aber egal, eigentlich will ich ja nur die United States Championship, das war von Anfang an der Plan und er war auch schon bei Nick Aldis. Hat einen Vertrag. Auch geil, mal kurz das Money in the Bank Match no gesellt, ja, auch von der Relevanz her. Ich weiß eigentlich, was ich da so sollte, ja, ich bin da auf die Leiter geknallt, schwamm drüber, ich wollte eigentlich eh nicht gewinnen. Fand ich irgendwie gut. Ich fand generell die Night-Promo ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, also ich habe jetzt nicht mal übertrieben, er hat das genauso fast gesagt, ja, also er hat jetzt nicht gesagt, scheiß auf Money in the Bank, aber er hat gesagt, ja gut, passiert halt, dass man das Ding nicht gewinnt. Ja, Promos kann er, weil er auch ein bisschen schämisch dabei ist. Auf jeden Fall, er hat einen Vertrag in der Hand und dort sind bereits zwei Unterschriften zu finden. Eine von Nick Aldis, die andere ist von Logan Paul und es fehlt natürlich eine dritte und die ist von United States Champion Logan Paul. Die wird er heute nicht bekommen, Logan Paul ist nicht da, aber irgendwann wird er diese Unterschrift sich schon erarbeiten, erkämpfen und dann beim SummerSlam neuer United States Champion werden. Wie du schon gesagt hast, das ist eine Promo, die kann man schon mal machen mit LA Knight, das kann er auch. Es ist am Ende auch eine nichts aussagende Promo. Er hat gesagt, Money in the Bank ist blöd gelaufen, ich will United States Champion werden. Wir haben die Show gefüllt und nächste Woche wird auch Logan Paul anwesend sein. Das hier ist nicht die Preview für den SummerSlam, aber ich möchte auf jeden Fall sagen, es könnte an der Zeit sein, diesen Titel vielleicht wechseln zu lassen. LA Knight hat sich's verdient, denke ich. Und Logan Paul hat ihn lang genug gehalten, damit ich so lange schon, dass ich sagen kann, ja, ist ein bisschen langweilig geworden. Deswegen langfristig hoffe ich da vielleicht mal ein bisschen auf Abwechslung. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, Chris, aber ich finde, LA Knight wirkt wieder frischer irgendwie. Also da tut sich irgendwie ein bisschen was seine Promos angeht, auch für die Fans wieder ein bisschen mehr auf ihn anzuspringen scheint sich auch die Pops sind wieder größer, ja. Ja, fände ich tatsächlich auch. Irgendwie das Momentum scheint da ein bisschen zurückzukommen. Ich hatte ja wirklich Angst, dass nach Mania da überhaupt nichts mehr kommt in diese Richtung. aber und man hat den Titel, den Zeitpunkt verpasst für einen Titelwechsel. Aber beim SummerSlam wäre das tatsächlich, wäre das gar nicht so doof, wenn LA Knight da den Titel bekommt. Dann soll er seinen Run bekommen. Und Logan Paul, haben wir ja schon oft drüber gesagt, ist zwar cool, wenn er den Titel hat, aber unter uns, der braucht den tatsächlich null. Ja, er hat ihn gehabt, er kann damit immer angeben. Ja, kann so, also angeben kann er sowieso immer, egal was er macht. Kann da Energy Drinks trinken, ist doch alles super. Ich glaube tatsächlich, dass er den nicht unbedingt braucht. Ja, passt schon. Und ja, ich glaube, das hast du schon mal gesagt, damals, als man Logan Paul quasi entdeckt hat bei WWE, da hat man dann, glaube ich, das ganze Ding ausgeschlachtet. Und jetzt hat man vielleicht auch ein bisschen auf ihn vergessen. Also man hat ihn noch ein bisschen rausgehalten. Und es wirkt tatsächlich frischer. Und die Fans, ich glaube, in der Halle macht das sicherlich Spaß so für den 0815-Fan, wenn LA Knight rauskommt. Weil er ist, glaube ich, so die Personifizierung eines Attitude-Era-Superstars, der einfach ein bisschen abgeschwächte Skripte bekommt, ja, wo jetzt nicht irgendwie Sack und Fuck drinsteht. Aber ich glaube, Knight wäre jemand, der hat sich wohlgefühlt in der Attitude-Ära. Ja. Ja, weiter ging's mit, das war ein bisschen blöd eigentlich. Also, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es ist ärgerlich nur. Also, es gibt ein Video-Package, das hat man extra vorbereitet für Blair Davenport. Die ist ja aufgestiegen von NXT ins Main-Roster. Und natürlich darf man sich nie wirklich viel erwarten. Die Ausbeute an guten Booking von NXT-Neuankömmling ist relativ überschaubar. Ich könnte jetzt eigentlich auch niemanden auf Hochdruck nennen. Ich weiß nicht, der LA Knight, Bray Wyatt, darf jeder für sich entscheiden. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, vielleicht ist das der Anfang für Blair Davenport, bekommt ein Match gegen Naomi, das wird sie wahrscheinlich gewinnen nach dem Videopackage. War nicht so. Naomi gewann nach einem Inside Cradle. Und ja, Backstage hatten die beiden dann auch noch eine Konfrontation. Davenport hat angeschlagen, ihr die Hand gereicht und gesagt, du warst heute besser, Naomi, wirklich, da kann ich nichts sagen. Und hinterrücks, ja, als Naomi sich dann mit Chelsea Green und Piper Niven unterhalten hat, wurde sie dann von Davenport angegriffen. Für mich katastrophales Booking. Ich weiß nicht, warum man sich die Mühe macht, irgendein Azubi hat vielleicht da das Videomaterial geschnitten, hat sich gefreut für einen Superstar, der dann sofort beerdigt wird. Sei es drum, ich denke persönlich, dass mehr drin ist in Davenport. Sie ist eine großartige Wrestlerin, eine sehr intensive Wrestlerin. Sie kann einen sehr tiefen Weg gehen, aber offenbar hat man mit ihr sehr wenig vor. Naomi brauchte diesen Sieg meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und ja, das ist so auch vielleicht so eine Mini-Fehde, die wir kennen in der Triple H-Ära. Wer weiß, vielleicht kann man das ganze Ding ein bisschen umdrehen. Aber ich glaube, bevor du sowas machst, lass sie ähnlich wie Bron Breakker einfach ein paar Damen zerstören, ein paar Jobber in den Wochen zuvor, dann macht das Ganze mehr Sinn. So wüsste ich persönlich nicht als Fan, der das jetzt vielleicht einfach wöchentlich live sich ansieht, warum ich Interesse zeigen sollte für diese Fehde. Nee, bin ich bei dir. Also das ist schon so ein bisschen Vince-Booking, so kommt es rüber. Ja, ja. Allerdings, also ich weiß nicht, wie das jetzt mit Hunter weitergeht. Und ich weiß jetzt auch nicht, welcher User ist im Board. War es sogar unser Günther? Müsste ich nochmal prüfen. Günther M. Gehen wir nochmal drauf ein. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass Hunter sagt, okay, die jungen Leute, die da hochkommen, spielen jetzt eben da, wo die großen Jungs spielen. Und da können sie eben nicht von Anfang an einschlagen. Da müssen sie auch mal verlieren. Da müssen sie sich erstmal akklimatisieren. Und ja, Lehrgeld zahlen, so nach dem Motto. Das war bei Bron Breakker ein Stück weit so. Das ist bei Ilja so. Und das ist jetzt eben auch bei ihr so. So, wenn da irgendwann der nächste Schritt kommt oder man eine Geschichte erzählt, dass da was nachkommt, dann ist das ja auch okay. Ja, also die Vergangenheit zeigt, dass das eben selten bis nie so war, wenn man das erste Match verloren hat. Hier wirkt sie natürlich jetzt auch eh ein bisschen doof, muss man sagen. Sie verliert und wird dann hinterhältig. Ja, okay, Heel. Aber warum sollte ich mich für diesen Heel interessieren, wenn der Clean alles verliert? Ja, so, das ist das Thema. Ne? Das ist das, was Chris eben meinte. Natürlich kannst du sie jetzt als Heulsuse machen, aber dann musst du sie dann als Heel auch ein paar Mal was gewinnen lassen, was aber auch schwierig ist, weil dann gewinnt sie dann hinterrücks irgendwie durch fiese Eingriffe. Trägt jetzt auch nicht dazu bei, sie sonderlich toll zu finden. Oder du machst das Gimmick eben so, dass sie immer jetzt durch fiese, illegale Aktionen gewinnt. Super. Also, was ich damit sagen will, ich verstehe vollkommen, was Chris sagt. Hab da auch so sehr große Bedenken, will aber die Flinte noch nicht ins Booking-Korn werfen, weil vielleicht da noch ein Evaluation-Weg möglich sein könnte, der aber, und da bin ich wieder bei Chris, doch recht lang und schnörkelig sein muss in diesem Fall. Ja, und so blöd es klingt, ich glaube auch, dass die Zeit einfach nicht so auf ihrer Seite ist, in einem sehr vollgepackten Roster mit sehr starken und ja, vielleicht auffälligeren Damen. Charlotte kommt ja auch irgendwann wieder und wird sofort Championess, davon kann man ausgehen, von daher. Ja. Wird sich zeigen. Wie gesagt, unter Triple H habe ich natürlich jetzt auch noch ein paar Türchen offen gelassen, einen Spalt, aber das ist schon schwierig, um das zu retten. Wir hatten dann ein WWE Tag Team Championship Rückmatch. DIY mit Johnny Gargano und Tommaso Ciampa konnten sich ja in Kanada den Titel holen. Und jetzt haben sie ihn verteidigt, beziehungsweise sie haben ihn verteidigt gegen A-Town Down Under, Austin Fury und Grayson Waller. Ordentliches Tag Team Match, nichts Wildes. Finde ich gut, dass jetzt mal DIY gewinnen. Ich denke mal, die Tag Team Division ist gerade eher nicht so mein Fall tatsächlich. Ich bin froh über die SmackDown Tag Team Champions, weil mir jetzt nicht einfällt, ja, Judgment Day, okay. Ich bin glücklicher über die SmackDown Tag Team Champions im Moment, weil das natürlich großartige Wrestler sind, die sich's auch verdient haben. Ich möchte auch nicht irgendwie zu viel Monolog halten über die Tag Team Division. Die ist im Moment bei den Herren und auch bei den Damen für mich super uninteressant. Also ich wüsste nicht, wie man das ein bisschen spannender macht. Also wir kommen ja immer wieder zurück auf diese RK-Bro, Alpha Academy und Street Profit 3 Wochen Geschichte zu sprechen. Die war super. Es fehlt irgendwie so ein Boom, ein Boom-Moment. Weiß nicht, es fehlt irgendwas, wo man nicht einfach gelangweilt Twitter scrollt, während das Match läuft, um mich selbst jetzt bloßzustellen. Es sind großartige Tag Teams in beiden Divisions, sage ich. Ich sag's mal so. Potenzial ist da, aber wir sind jetzt schon länger in der Ära von Triple H und es kommt mir so vor, als hätte er daran nicht so großes Interesse, was irgendwie komisch ist, denn seine Six-Man-Tags sind meistens eigentlich sehr unterhaltsam gewesen. Ja, vor allen Dingen, wie du sagtest, die Division, die ist irgendwie da derzeit, aber da ist nichts, was irgendwie das Ganze ja dominiert oder als Fixpunkt strahlt. Also zum Beispiel AOP sind ja immer so eine Sache, die Authors of Pain, aber die hätte man ganz anders booken können. Und wenn du sie entsprechend so zurückgebracht hättest, wie sie ja schon mal bei NXT und zum, na, im Main Roster eigentlich nie so richtig, muss man sagen. Aber mit Rollins hatten sie ja auch so ein bisschen Relevanz teilweise. Aber wenn du sie als das NXT-Tag-Team zurückgebracht hättest und wenn du das Ganze mit ihrem Comeback ein bisschen ja nicht so dusselig gemacht hättest, dann hätten AOP einen brauchbaren Tag-Team-Champion oder ein brauchbares Tag-Team-Champion-Team abgegeben. Und die sind jetzt ja, was ich, wo die gerade sind mit Karrion Kross in irgendwelchen Sphären, wo sie jetzt nicht die heißesten Champs sind, eben ganz weit runtergerockt. Und wenn du sie runtergerockt hast und andere auch runtergerockt hast und nicht wirklich heißes Eisen im Feuer hast, dann hast du den Judgment Day gerade wieder reaktiviert als Tag Team Champions und bei SmackDown ein Championship-Team, das es ohne Frage richtig gut kann. Wir müssen ja nicht wieder immer auf NXT verweisen, aber das sollte man hier vielleicht doch mal tun. Haben sie auch mit AOP überragendes Tag-Team-Match damals gehabt, als der Titel gewechselt ist. Aber bei, ich meine, die sind ja schon ewig im Main-Roster jetzt als Tag-Team, also ewig in Anführungszeichen, als Tag-Team unterwegs. Aber das hat auch keiner gemerkt so richtig. Ja, mal haben sie ein Match gehabt, bei WrestleMania durften sie sich als Shawn Michaels und Triple H verkleiden. Und also das ist einfach schwierig, um es mal so zu sagen, dass sie jetzt Tag-Team-Champion sind und Kyle interessiert, weil sie einfach auch nicht gebuckt worden oder richtig gebuckt worden sind. Oder wie Chris sagte, liegt wohl nicht so richtig Hunters Fokus drauf. Der plant ja nach der Doku offensichtlich schon wieder WrestleMania die nächsten 5 Jahre im Voraus. Da bleibt natürlich jetzt keine Zeit für die Tag-Team-Division. Aber wie Chris schon sagte, das ist so und das spürt man eben auch. Und das spürt man wirklich in your face. Ja, die Doku habe ich mir noch nicht angesehen, aber die Ausschnitte von The Rock haben mir gereicht, um es mir nicht anzusehen. Kann ich auch verstehen. Also The Rock hat quasi WWE gerettet, muss man sagen. Ja, es gibt diese ganzen Memes, wo er hinzugefügt wird, wo er jetzt verantwortlich ist für alle Entscheidungen in der WWE-Geschichte. When I told CM Punk to cut my bomb. Ja, aber es ist Teil, also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, diese Doku, muss ich sagen. Aber sie ist gnadenlos zerstückelt von Werbung, wirklich pervers. Also wirklich? Alle 2 Minuten kommt da irgendein fucking Videoclip. Und es ist eine fast schon erschütternde Selbstbeweihräucherung, muss man wirklich sagen. Also das, natürlich das habe ich befürchtet. Ja. Auch von Hunter natürlich, ne, klar. Aber insbesondere von Rocky, sehr extrem von Rocky. Und auch Cody, so wie Cody eben ist, muss man sagen. Das heißt, Fans von allen dreien werden sagen, geil, alles gut. Wenn man da objektiv raufguckt, es ist genau das, was WWE eben kann. Großartig produziert, großartig inszeniert und die Geschichte, die erzählt wird, ist auch so spannend erzählt, muss man sagen. Auch wirklich gut gemacht. Ne? Also das können sie ja einfach. Aber es ist schon, also wirklich, man muss ganz deutlich sagen, Rocky, also der Plan ist, also ich fasse die Doku mal kurz zusammen, für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Ja, bitte. Müsst ihr sie auch nicht sehen. Also das Problem ist, und das ist ja auch wirklich spannend, dass Hunter sagt, das war auch der Einstieg, wir hatten unseren Plan für den Royal Rumble eigentlich, für WrestleMania eigentlich ziemlich fix seit Oktober 23. Da wussten wir, in welche Richtung wir gehen wollten, zu 80%. So. Und der Plan war natürlich Cody gegen Roman. So. Dann kam Rocky, sagte, hallo, ich hab auch Bock. Und dann mussten wir alles umschreiben. Und weil, das fand ich auch, haben sie auch sehr gut gemacht, weil ich konnte sich so schön unsere Podcasts so dann dazu immer uns noch in Erinnerung rufen, was wir dazu damals gesagt haben. Weil dann kam Rocky und die Fanreaktionen waren ja zuerst wirklich überragend, als Rocky wieder da war. Und weil die Fanreaktionen so überragend waren, hat man dann gesagt, okay, wir geben jetzt den Fans den größten Main-Event aller Zeiten, der ja schon quasi ewig in the making ist. Klammer auf, da war nie irgendwas in the making. Ja, außer dass Rocky da Roman 2015 beim Rumble-Sieg irgendwie da die Hände in die Höhe gereckt und alle ausgebuht haben. Und ein, zwei andere Geschichten. Das war ja nie irgendwie groß aufgebaut. Ja, da geht's ja dann schon los. So, dann war Rocky da. Dann musste man irgendwie das neu umbucken, weil ja auf einmal dann die Fans alle Rocky gegen Roman wollten und dann hat man das entsprechend so gemacht. Als das dann inszeniert wurde und Cody den Rumble ja gewonnen hatte, musste Cody ja sagen, Roman, ich will diesen Titel, aber nicht bei WrestleMania, wo keiner verstanden hat, hä, was soll der Schwachsinn denn, das ist ja völlig bescheuert, warum denn nicht, wann denn sonst, so nach dem Motto. Und da haben die Fans in der Halle das auch noch gut gefunden, alle waren happy, haben eben auch Hunter und Rocky dann sehr gut Backstage mit schönen Interviews dann für die Doku auch dann aufbereitet. Aber dann kam ja das Cody-Movement und die Fans waren erbost, so wie bei Daniel Bryan 2014. Die wollten Cody gegen Roman. Da haben wir ja auch gesagt damals, ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben überhaupt nicht gepeilt, warum Cody jetzt auf einmal nicht bei WrestleMania gegen Roman antritt, waren dann völlig verwirrt. So, und dann, und jetzt kommt eben Rocky, der alles gerettet hat. Das war wohl so diese Szene der Doku. Irgendwann rief Rocky dann an bei Hunter, bei Nick Khan und bei dem Endeavor Aivari, ich weiß gar nicht genau, wie der da jetzt genau heißt, da dieser Oberchef, der Vince dann ja auch nachher rausgeschmissen hat. Und hat gesagt, pass auf, Folgendes, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir bleiben bei unserem Plan, Rocky gegen Roman schaffen den größten Mania-Event aller Zeiten, auch wenn es natürlich jetzt so ein bisschen Rückenwind gibt. Wir können das marquee-mäßig auch im Mainstream-Bereich außerhalb WWE gut platzieren. Das wird so oder so funktionieren. Es wird unvergessen werden. Wir müssen jetzt den Weg durchziehen. Variante 1. Oder Variante 2. Wir müssten auf die Fans hören. Wir müssen dann sagen, okay, Rocky tritt zurück. Wir müssen irgendwie wieder Cody ins Titelgeschehen bringen. Und dann haben wir Cody gegen Roman, so wie ursprünglich geplant. Und, war geil, my guts tell me, sagte er, wir sollten den zweiten Weg nehmen. Denn so gegen die Fans habe ich nie gearbeitet und so werde ich nie arbeiten wollen. So, und in dem Moment durfte man sich dann auch fröhlich übergeben, weil das war dann eben, klar, das war eben dann der Grund, warum dann eben diese Zen I told CM Punk to cut the pipe. Sensationell. So, und dann hat eben Rocky quasi, also alle waren begeistert von der Idee, ja, der selbstlose Rocky hat es möglich gemacht. Und dann hat man es dann wieder so hingebuckt, wie man es eben hingebuckt hat. Und das muss man ja auch sagen, Rocky ist ja über sich hinausgewachsen als Heel. Das war ja überragend. Was er ja, also das wollte ich gerade dazwischen nehmen. Also egal wie etwas, also ich finde das ja super witzig von ihm, aber Final Boss war für mich eine seiner besten Arbeiten als überragend. In seiner Karriere. Fantastisch. Ja. Haben wir auch immer hochgejubelt, muss man sagen. Und das wird dann so, das ist dann die zweite Hälfte der Doku, wo dann eben quasi Rocky für Final Boss und Mama Rhodes und Attitude Era kommt zurück und er darf alles sagen und wie er sich dann auch da und so weiter und so fort. Das guckt sich wirklich angenehm, muss ich sagen. Das guckt sich super weg, aber man braucht es eben nicht, ja, weil Hunter als der große Stratege, der alles für die Company tut, dargestellt wird, der er wohl auch zum Teil ist, ja, also da gibt es ja auch genug Hunter, die goldene Schaufel und warum er da ist, wo er jetzt ist, da gibt es ja viele Geschichten, ich weiß nicht, was davon war es oder nicht, will es auch nicht hier weiter ausdiskutieren. Rocky als die Lichtgestalt überhaupt und Cody, der nicht wusste, wie es mit ihm weitergeht, weil die Fans können ja auch mal irgendwann das Interesse verlieren und dann turnen sie, wir haben es alle oft gesehen, aber er hat sich bedankt, dass die Fans zu ihm gestanden sind. Ja, und am Ende sind dann alle Eimer auch voll mit bestimmten Substanzen. Und ja, also das war's. Was wirklich eine Frechheit war auf YouTube, ist kein Scheiß, alle zweieinhalb Minuten kommt ein Werbeblock. Und das ist, guckt es euch bloß nicht an, wenn ihr es, also auf Network habe ich sie nicht gefunden, sonst hätte ich sie auf Network natürlich geguckt, aber es ist, glaube ich, ein YouTube-Exclusive, so wie ich es verstanden habe. Korrigiert mich bitte, tatsächlich? Falls doch. Ja, ich glaube, deswegen nochmal an alle, vielleicht habe ich auch, auf Network wirklich geguckt, vielleicht habe ich falsch geguckt, ich habe sie nicht gefunden auf Network, ich bin ja auch ein bisschen blöd. Das ist ein YouTube-Exclusive, glaube ich, und deswegen natürlich völlig zerschossen mit Werbung. Na, also das erklärt das dann auch, warum man da so Werbung reinballert ohne Ende. Aber es ist unguckbar, muss man wirklich sagen eigentlich. Und ich habe es mir nur angeguckt, weil ich sie eben aus den Gründen sehen wollte, dass ich sie hier mal kurz platzieren kann. Aber wie gesagt, ihr wisst jetzt, worum es geht. Ihr wusstet auch vorher, worum es geht, letzten Endes. Und solltet ihr wirklich nur gucken, wenn ihr große WWE, Rocky, Hunter oder Cody-Fans seid, dann kommt ihr natürlich nicht drum rum. Oder wenn ihr journalistisches Interesse habt, aber wenn ihr da irgendwie einen Mehrwert rausziehen wollt, weiß ich nicht, ob man die gucken muss. Aber es ist ja auch sehr, also sie blicken auch, also sie lassen wirklich einen Blick hinter die Kulisse. Also es ist jetzt kein Kayfabe davon. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also du weißt ja mittlerweile bei WWE nicht mehr, wo Kayfabe und Realität, das verschwimmt ja mittlerweile. Also es ist so inszeniert, dass es schon Backstage sein soll, also die ja, wie bucken wir denn jetzt uns hin, also wie man eine Doku eben erzählt, aber ich bin mir schon sicher, dass man da natürlich auch eine Botschaft transportieren will, ne? Ist ja klar, dass du da die Betreffenden entsprechend gut in Szene setzt und deswegen weiß ich immer nicht, wo da jetzt Realität und Kayfabe zu trennen ist, aber um deine Frage zu beantworten, ich hoffe, die Antwort hilft so ein bisschen, es war wirklich so ein Behind-the-Scenes-Ding, wo natürlich, glaube ich, schon einiges so gemacht wurde, um die Handel natürlich gut aussehen zu lassen. Ist ja klar. Ja, bei jeder Behind-the-Scenes-Sache so. Und wer auf sowas steht, der wird exzellent bedient, aber natürlich teilweise bis zur Grenze der Unerträglichkeit, was die Beweihräucherung bestimmter Leute angeht. Ne? Aber Rocky kann sowas ja auch, muss man sagen. Also der diplomatische, joviale, selbstlose, ja, gottgleich. Ich weiß gar nicht, wie. Die Adjektive gehen mir aus, deswegen sollten wir vielleicht weitermachen. Sehr gerne. Aber ja, cooler, hat mich persönlich interessiert. Ich war immer kurz davor, es mir anzusehen, aber irgendwie, ich konnte da nicht durch, weil am Ende eh das rauskommt, was man sich eh vorstellt. Ja, auf jeden Fall, das Tag Team Match war zu Ende und Fury und Grawler, wollte ich sagen, Fury und Waller haben diskutiert, aber diese wurde unterbrochen von Jacob Fatu. Und der hat erstmal alle Superstars sowas von zerlegt, in einer Manier, da war Speed drin, da war Intensität drin, da war Brutalität. Also Whisper in the Wind, Swanton Bomb, der hat alle vier Superstars schneller zerlegt als Goldberg damals in seiner Prime. Das war eine großartige Beerdigung der zwei besten Tag-Teams, Storyline-technisch in der WWE, die Herausforderer Nummer 1 und die Tag-Team-Champions. Aber Fatu ist unglaublich. Also das sitzt alles perfekt. Das hat auch eine, das ist jetzt nicht ein Highflyer. Also wer, weiß nicht, wenn da jetzt ein Sin Cara kommt und da seine Head Scissors auspackt, das ist einfach irre. Das ist wie, als würde Brock Lesnar plötzlich erneut diesen WrestleMania-Moment recreaten. Ich weiß nicht, es war, wie man das nennt, hat er gegen Kurt Angle leider es nicht reingebracht, aber so viel Masse, die herumfliegt, und das sieht immer super beeindruckend aus. Auf jeden Fall aber was, Fatu gegen Brock? Fantasy Booking macht die PlayStation an, Leute. Er hat den Ring aufgeräumt, natürlich für seinen Tribal Chief, Solo Sikoa, die kam dann heraus. Und er hat dann gesagt, ja, das hier ist diese Tatsache, Leute, wer nicht hören will, muss fühlen, wer uns nicht anerkennt, muss fühlen. Und die, die es nicht gemacht haben, wurden Opfer davon. Jimmy Uso wollte das nicht, seitdem nicht mehr gesehen. Paul Heyman wollte es offensichtlich nicht, wurde seitdem nicht mehr gesehen. Auch Roman Reigns wollte das nicht. Und der Nächste, der das spüren wird, ist Cody Rhodes, und der WWE-Champion hat sich nicht lange bitten lassen, kam heraus und hat eigentlich sofort gesagt, du, pass auf, ich komme hier zum Punkt, die Fans wissen, was sie wollen, ich weiß, was du willst, ich weiß, was ich will, beim SummerSlam kriegst du es ein WWE-Championship-Match. Und wenn es nach Cody geht, würde er das am liebsten heute schon über die Bühne bringen, aber das Match wird noch nicht stattfinden. Aber er wollte auf jeden Fall mal eine Attacke folgen lassen, hat solo attackiert, aber 4 gegen 1 wird natürlich oftmals bei WWE nicht funktionieren. Und so musste er wieder einschreiten. Der beste Buddy, die Viper ohne den Giftzähnen, Randy Orton. Dieser kam heraus und sie konnten ein bisschen entgegenwirken, aber Owens war nicht da und am Ende waren 4-2 auch zu viel. Und dann hat man eben das gemacht, wovor sich Cody wahrscheinlich gefürchtet hat die Wochen zuvor. Man hat ihn gefesselt bei den Ringseilen. Und der musste dann zusehen, wie Randy auseinandergenommen wird. Superkicks, die Stahltreppe musste Randy küssen und dann abschließend die Triple Powerbomb gegen das oder durch das Kommentatorenpult. Und das Ganze abzuschließen, Samoan Spike gegen Cody Rhodes und eine dominierende neue Bloodline beendet diese SmackDown-Ausgabe. Und ja, ein Segment, das für mich eigentlich nur einen Mann overgebracht hat, das war Jacob Fatu. Der Mann ist unglaublich, macht super viel Spaß. Aber konsequentes Booking um Solo. Und es fehlt mir natürlich noch ein bisschen was, aber ich persönlich, das ist jetzt mal meine Meinung über meine Anforderungen, ich muss aufhören, danach zu suchen, dass es jemanden geben wird, der Roman Reigns Aura irgendwie an dir herankommen kann. Ich glaube, dass das einfach ein spezielles Gimmick war für ihn, und die Zusammenarbeit mit Paul Heyman hat das Ganze einfach auf ein Niveau geschossen, das unglaublich war. Und dennoch möchte ich Solo auf jeden Fall hier hervorheben. Er macht es gut. Irgendwie finde ich, das passt, das langt. Jacob macht einen großartigen Job, macht super viel Spaß, und diese Bloodline braucht so ein Booking. Der Sieg bei Money in the Bank war wichtig, das hier war wichtig. Und bis zum SummerSlam sollten sie auch dominant bleiben. Und hier komme ich dann zum einzigen Punkt, der mich wahrscheinlich stören wird. Da können wir dann in Diskussion treten. Das hast du richtigerweise auch schon, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt. Es wird wahrscheinlich zu früh kommen. Wir werden bei der Preview mehr darüber reden, vielleicht auch schon heute. Die Roman Reigns Rückkehr bahnt sich wohl an. Aber es bräuchte für mich auch so noch ein Jahr, um diese Bloodline entsprechend noch aufzubauen, keine Ahnung, die Tama Tonga und Tonga Loa, vielleicht ein Tag-Team-Run, wo sie alles dominieren, ähnlich wie die Usos, dann Jacob Fatu, der sich vielleicht die United States Championship holt, und Solo, der einfach weitere Superstars noch zerlegt und gemeinsam dann sich weiter über die alte Bloodline lustig machen, Roman beerdigen, dann wird der Pop halt unglaublich groß und du hast dann ein entsprechend starkes Team. So fehlt es halt noch ein bisschen, weil nimmst du Fatu und Solo raus, hast du halt dann zwei Superstars mit Tangaloa und Tama Tonga, die eher noch nicht so geliefert haben. Ja. Vor allem letzterer hat ja beim Money in the Bank leider versagt. Dennoch für mich ein sauberes Segment. Dieses, ja, Cody macht sich Sorgen um seine Freunde und er muss jetzt wie, weiß nicht, Batman oder Superman gefesselt anschauen, wie Lois Lane irgendwie entführt wird und er muss sie retten und das Happy End bekommen wir dann beim SummerSlam. Das ist persönlich nicht mein Fall, passt aber super und großartig zu Homelander, ich meine Cody Rhodes, deswegen alles in Ordnung, ein tolles Segment für die Bloodline und ich bin absolut einverstanden, sagen wir es mal so, an sich eine okay Ausgabe, jetzt kommt nicht an die heran, die ich letztes Mal gemacht habe, vor 2 Wochen glaube ich, bei weitem nicht, aber man baut auf, es ist einfach so Verwaltungsmodus und das ist absolut in Ordnung. Ja, du hast Verwaltungsmodus gesagt, das passt schon. Ich finde auch sehr schön, wie du das Endsegment zusammengefasst hast. Wir wollen jetzt noch nicht so ausführlich auf den SummerSlam gucken. Das werden wir in der Preview noch machen, die wir in 2 Wochen, so wie es aussieht, aufnehmen werden. Du hast sehr richtig gesagt, meines Erachtens, Solo macht es gut. Er macht es auch gut. Ich bin da auch wirklich zufrieden. Die Frage ist natürlich, wie gut kann er es machen, in Anführungszeichen. Gerade wenn er Romans Nachfolge gerade Storyline-mäßig angetreten hat. Reicht es für ein SummerSlam-Main-Event? Ich habe da an anderer Stelle mit Tobi drüber philosophiert letztens. Jetzt, das wollen wir uns aufsparen für die Preview, ne, die wir ja in 2 Wochen machen. Da kann noch viel passieren. Deswegen will ich es hier bewusst nur kurz anditschen, weil Solo ist ja, er hat noch Zeit. So, also es gibt noch 2 Wochen, wo noch was passieren kann. Allerdings glaube ich, man wird sich hinverwalten bis zum SummerSlam in der Art und Weise, wie man es jetzt gerade gemacht hat. Denn Solo Sikoa ist booking-technisch jetzt ja auf dem Olymp. Ja, er hat Cody vorletzte Ausgabe gepinnt und er hat ihm jetzt hier nochmal den Samoan Spike gegeben, nachdem die neue Bloodline, insbesondere Jacob Fatu, Cody und Randy auch noch nebenbei verfrühstückt hat. Also viel mehr kannst du Solo, glaube ich, gar nicht geben, tatsächlich. Und was soll denn da jetzt noch kommen, die beiden Ausgaben vor SummerSlam? Es muss jetzt weiter in die Richtung verwaltet werden, vielleicht gibt es nochmal irgendein Beatdown und dann musst du vielleicht Cody und Solo noch voneinander, was ich nochmal getrennt halten, um so ein bisschen Spannung aufzubauen, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Geschichte für den Main Event zwischen Solo und Cody, die ist auserzählt. Da musst du jetzt nur noch hinkommen zu diesem Main Event. Und da stellt sich wirklich die Frage, ich meine, wir sind jetzt bei der, je nachdem, wen du fragst, zweit- oder drittgrößte WWE-Show des Jahres. Für mich ist immer der Rumble größer als der SummerSlam, aber das sehen 1000 Leute auch bestimmt anders. Also will ich gar nicht diskutieren. Es sehen bestimmt mehr als 1000 Leute anders. Also das war jetzt eine dusselige Vergleichsgröße. Aber ist es wirklich ein Gegner, der SummerSlam-mäßig würdig ist als Gegner für sich selbst? Oder ist es der Gegner, der nur einen Übergang darstellt für die Rückkehr von Roman? So, das wird abzuwarten bleiben. Viel wird eben auch davon abhängen oder könnte theoretisch davon abhängen, was in den nächsten beiden Wochen passiert. Ich glaube, wie gesagt, dass da nicht mehr viel passiert, dass diese Antwort bereits gegeben wurde, bookingmäßig. Und nun müssen die Fans entscheiden. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob Solo groß genug ist für den SummerSlam Main Event. Er macht es gut, da sind Chris und ich uns, da sind wir uns einig, definitiv. Aber ich mach's auch, ich bin auch sehr bemüht bei dem, was ich mache. Und ich weiß auch nicht, ob das für ein, was weiß ich, was kann ich denn mal machen? Tagesschausprecher oder sowas. Das wird wohl nicht reichen. Naja. Ja, nee. Obwohl ich sehr bemüht bin, muss man ja sagen, ja. Also, versteh mich nicht falsch. Also, wenn ein schlechter Fußballer wirklich alles gibt, ja, macht es ihn trotzdem noch nicht tauglich für die Bundesliga, um es mal so zu sagen. Und Solo ist jetzt kein schlechter Wrestler, er ist auch kein schlechter Worker und er ist auch nicht grottenschlecht am Mic. Aber ist er SummerSlam-mäßig? Ist er ein Äquivalent für Roman-mäßig gut? Darüber wird zu streiten sein und ich gebe die Antwort, nein, ist er nicht. Also da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass er es nicht ist. Mhm. Und er muss es ja auch nicht sein eigentlich. Aber leider muss er es doch sein, so wie die Story hier erzählt wird. Denn er hat nun mal jetzt Romans Nachfolge selbst ernannt auch noch angetreten. Und ich habe da so wirklich Bedenken. Und deswegen glaube ich, du hast es richtig gesagt, eigentlich, wenn du es long-term-mäßig erzählen willst, wäre Romans Rückkehr zu früh. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn du Solos Standing siehst, ist es vielleicht fast unvermeidlich. Also, es ist tatsächlich super schwierig, das irgendwie auch zu, aus meinem Kopf zu bringen. Also, Solo ist jemand, der wahrscheinlich einfach so von seinem Aussehen einfach nicht in diese Rolle passt. So blöd ist das Ganze. Ja, also ja. Mir tut das ja leid. Das ist jetzt kein definitiv kein Body-Shaming. Es ist halt auch irgendwie das Gesicht. Ja, noch nicht umsonst gibt es auch das Face of the Company. Ich persönlich... Also du meinst jetzt kein Franchise-Superstar, den ja, du genau. auf Marquee-Bilder packen kannst. Und das ist es. Ja, man, so blöd es ist. Ja. Ich bin jetzt auch kein Brad Pitt, ja. Und das sind halt Sachen. Also ich bin Brad Pitt und du moderierst die Tagesschau, also sind wir uns einig. Wir sind uns einig, ja. Also bei jeweils anderen, ja. Und das, da wird dann nie herankommen. Gleichwohl, wo ich glaube, das ist ein bisschen auch so persönliche Gier. Man möchte ja dieses ominöse Match haben. Ob das jetzt bei der Survivor Series stattfindet, weiß ich nicht. Das habe ich mir selbst, glaube ich, auch ein bisschen zu eingeredet. Es muss ja kein Wargames-Match werden. Aber aufgrund dieses damaligen Matches, das so großartig war, würde es hineinpassen. Aber wir wollen natürlich einfach ein Äquivalent, weil wenn du jetzt die alte Bloodline aufstellen würdest gegen die neue, Mann, das wäre eindeutig. Also wenn man das in 2K-Ratings macht, hast du da wahrscheinlich Roman mit 99 und Solo hat 82 oder sowas. Ja. Es passt einfach noch nicht. Da fehlt die Zeit und es braucht diesen einen Knackmoment. Es braucht so... Am besten wäre es irgendwie, wenn man es schaffen würde, Solo und der Bloodline so einen großen Sieg zu geben gegen ein richtig großes Stable. Aber ich wüsste jetzt auch nicht gegen wen. Cody wird er nicht besiegen. Das wäre antiklimatisch und würde ich auch irgendwie so nicht gut finden. Deswegen ist das tatsächlich so ein kleines Dilemma, das man wahrscheinlich nur lösen könnte mit wirklich einem Jahr konstant Superbooking. Und selbst dann würde er nicht an Roman Reigns herankommen, denn Roman Reigns ist einfach, er wurde nicht umsonst ausgewählt damals. Eine hübsche Haarpracht, ein Körper, gut, eigentlich hat ihn die Weste damals lange geschützt, den Körper hat er sich jetzt antrainiert, der Bart, die Gesichtszüge, die Mimik, das ist ein Superstar und das ist schon klar. Da wird Solo nicht herankommen, das ist einfach so. Nur im Moment, unabhängig von Aussehen und Aura, ist die neue Bloodline einfach noch nicht so weit. Und deswegen wäre es irgendwie Verschwendung. Denn du hast, das wird ein, man sagt ja immer so Generational Pop. Ja, das ist so ein super Machtwort. Aber du hast hier eine Möglichkeit für einen Riesen-Pop. Und er wäre beim diesjährigen SummerSlam verschwendet, weil es ihn nicht braucht, finde ich. Du hast genug. Du hast mit Drew und Punk genug. Du hast auch mit Solo und Cody genug, ja. Aber dann lass mal da weiterdenken. Sorry, wenn ich kurz reingehe. Ja, bitte, unbedingt. Gerne. Wir müssen jetzt ja, glaube ich, gucken, wo soll es denn hingehen? Und ich glaube, der Fixpunkt, auf den alles zuläuft, wird natürlich WrestleMania sein, kommendes Jahr im April. Und da wird ja, so wie es aussieht, ich frage dich mal, was glaubst du, was wird der Main Event von WrestleMania 41 sein? Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was der Main Event sein wird. Was glaubst du? Gute Frage. Also ich persönlich glaube, es wird Rocky gegen Rocky gegen Roman oder gegen Cody. Für mich wird es eindeutig Rocky gegen Cody sein, weil Rocky hat gesagt bei Raw After Mania, deine Story mit Roman Reigns ist zu Ende, aber unsere Geschichte hat gerade erst angefangen. So, und ich glaube nicht, dass Rocky gegen Cody größer wird als Rocky gegen Roman. Nein. Das heißt, er wird Rocky gegen Roman als sein Highlight sich aufbewahren. Also The Rock, später der ja sozusagen selbst sich so immer hinbuckt, weil er der Gott ist sozusagen. Deswegen wird er das Match nach Cody gegen Rocky bucken. Da bin ich mir sicher. Also spricht viel dafür. Wir wissen es natürlich nicht, aber es spricht vielleicht einiges dafür, dass dieses Jahr, dass die kommende Mania Cody gegen Rocky sein könnte. Wenn das so ist, dann ist eine Person über und diese Person heißt Roman Reigns. Wenn jetzt aber, und so geht ja die Gerüchteküche, Roman zum SummerSlam wirklich zurückkommt, dann hast du ein Problem. Nämlich das Problem, dass er da ist. Und er wird dann nur die zweite Geige spielen. Ja? Der Main Event wird Rocky gegen Cody sein. Ich glaube nicht, genau wie du, dass Cody gegen Solo den Titel verliert. Ich glaube auch nicht, dass Cody überhaupt den Titel verliert bis WrestleMania. Das wäre auch doof, ehrlich gesagt, wenn er ihn bis WrestleMania verliert. Ob er ihn bei WrestleMania gegen Rocky verliert, das ist auch alles andere als in Stein gemeißelt, sogar eher fraglich. Ne? Aber ich traue Rocky alles zu. So, und dann hast du eine interessante Frage, was machst du jetzt ein Dreivierteljahr mit Roman, wenn er bei WrestleMania nicht den Main Event bekommt? So, und dann musst du vielleicht tatsächlich die Civil War Fehde machen gegen Solo. Und da stellt sich dann wieder die Frage, ist Solo groß genug für ein Dreivierteljahr Main Event Programm gegen Roman Reigns? Bloodline gegen Bloodline. Schwierig, ehrlich gesagt. Schwierig. Man kann das machen. Ja, da muss Roman erstmal zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wie du es machen willst, dass Roman zurückkommt, aber gegen Solo irgendwie unterliegt. Denn Solo hat er gerade gegen Cody verloren. Ja, oder Roman kommt und greift Solo an und kostet ihn so den Sieg oder so. Also das ist alles irgendwie doof. Egal, wie du es buchst, ich finde es irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Aber du musst es ja so machen, dass Roman als Face zurückkommt und dann fädet gegen Solo ein Dreivierteljahr Bloodline gegen Bloodline. Also Roman muss sich erstmal dann um Jay wieder kümmern. Er muss sich um Jimmy wieder kümmern. Er muss dann ganz lieb sein. Und das, mir graut schon mein Gedanken daran. Wirklich, also das klingt so, wenn ich schon drüber nachdenke, wird mir schlecht, dass er da wieder auf die Babyface-Kiste zurückgehen muss. Aber, also so oder so, ich habe echte Probleme damit, das zu booken, dass Roman beim SummerSlam zurückkommt. In jeder Hinsicht. Die Art, wie er zurückkommt, dass er als Face zurückkommt, aber nicht heelig agiert, sauschwer. Denn Solo wird gegen Cody, wie gesagt, nicht gewinnen. Er wird nicht den Titel kriegen. Da bin ich mir sicher. Aber wie willst du dann Roman zurückbringen ohne Arschloch-Move? Also da müsste man, also muss Hunter tief in die Trickkiste greifen. Und selbst wenn du das gut bookst, was ich gar nicht ausschließen will, das kann man bestimmt machen. Wenn man drüber nachdenkt, gibt es da geile Ideen, glaube ich. Aber dann Dreivierteljahr Roman gegen Solo, alte Taube, das wird schwierig. Das geht nicht. Also eigentlich, ja, müsste Roman Solo den Titel kosten beim SummerSlam. Das wäre für Solo der beste Ausgang. Und dann könnte man irgendwie was bucken, um diesen Dreivierteljahr-Prozess ein bisschen zu verringern, um Solo wieder ein bisschen zu stärken. Er müsste Roman bei der Ausgabe danach als Racheaktion verprügeln und in eine weitere Pause schicken. Ja, keine Ahnung. Oder schon beim SummerSlam selbst. Ja. Oder beim SummerSlam selbst, ja, das ist dann. Das ist egal eigentlich. Egal, genau. Weil dann hast du einen Big Move bekommen. Dann zeigst du ihm, wie er über Roman steht und den Zeigefinger in die Luft streckt. Man vergisst ein bisschen, dass er gerade verloren hat, auch wenn er natürlich nicht clean verloren hat. Und du sparst dir irgendwie Skripte für ein Booking, das fast unmöglich ist, ein Dreivierteljahr durchzuziehen. Und Roman kommt irgendwann um Rumble zurück und dann baust du das auf. Aber ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber die ist, glaube ich, zu groß und die wird auch nicht kommen, nämlich dass Solo gewinnt, dass Solo gegen Cody gewinnt, Roman kommt, Solo fertigt Roman auch noch ab, aber dann ist Solo zu groß, um zu verlieren. Das ist ja größer als Cody und Rocky, Roman zusammen. Das wäre so wär fast zu, aber nimm das mit Roman raus, jetzt mal so. Was, wenn Solo gewinnt durch Eingriffe von der Bloodline? Dann hat er den Titel und wir haben dann Roman gegen Solo um die WWE Championship. Jetzt gerade würde ich sagen, ist das zu viel für Solo und wäre für Cody irgendwie blöd. Also es passt nicht in meine Schablone. Aber ich weiß nicht, kann was draus werden? Man kann ja in etwas reinwachsen, theoretisch. Nein, kann er nicht. Glaube ich nicht. Also eher Jacob vielleicht, aber der ist dafür auch zu doll Werwolf. Also eigentlich... Ist dieser Titel zu groß für Solo jetzt tatsächlich? Er ist zu groß. Egal wie ich es book, Solo die Schuhe sind zu groß für Solo. Er ist nicht der Mann, der Cody den Titel abnimmt. Das wäre auch für Cody wieder ätzend. Und dann wäre es auch für Rocky wieder ätzend für WrestleMania. Also Cody muss den Titel eigentlich behalten. Das geht eigentlich nicht anders. Dann kriegst du aber Romans Comeback schlecht gebuckt, weil er fehlt dann gegen einen, der verloren hat gerade. Also, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass Roman zum SummerSlam vielleicht doch nicht zurückkommt. So, das wäre meine liebste Version. Aber auch dann wird er mit einem fehlen, der verloren hat. Also, ja. Das Match war blöd. Das hätten sie nicht machen müssen. Das ist blöd, dass Solo jetzt ein Titelmatch bekommt, weil du kommst da nicht raus, weil Solo hat davor einfach zu viel verloren. Es wäre ja nicht so schlecht, wenn er jetzt eine 30-0-Serie hat, aber seine Serie ist so 3-35. Selbst wenn er gewinnen würde, das würde nicht passen, vorne und hinten nicht. Ne? Also, und deswegen, also ich hoffe, es gibt da einen Masterplan, ja, weil das ist ja Hunters Chefsache, muss man ja sagen. Das betrifft ja auch Rocky so ein bisschen, das Booking, wenn er gegen Cody gehen sollte. Also das muss eigentlich Chefsache sein, diese Geschichte jetzt. Und ich hoffe, man hat eine Idee. Also wir haben jetzt so ein bisschen rumgestochert, uns fällt jetzt nichts Gescheites ein, ehrlich gesagt. Also das könnte jetzt Hunters nächstes Meisterstück werden, sozusagen. Ja, für die nächste Doku. Ja, genau. Rocky hat schon die Interviews eingespielt, habe ich gehört. Aber das wird mich wirklich interessieren, wie man das hier so bookt, dass Cody den Titel behält, Solo cool aussieht und mit Roman als gleichwertiger Fädengegner dreiviertel Jahr das Ding rockt. Also Daumen hoch, wer das hinkriegt. Also das wäre wahrscheinlich sein Meisterstück, wenn das aufgeht. Ja. Gucken wir mal. Ich bin auch super gespannt. Also es gibt natürlich noch viel Zeit, bis das Ganze loslegt, aber wir schauen weiter zu Monday Night Raw. Ja. Und für Rhea Ripley und Dominic Mysterio Fans war das ein absolutes Fest. Die Show war 3 Stunden lang, ich glaube 2 Stunden 15 davon waren gefüllt mit Dominic und Rhea. Und wir werden das Stück für Stück einfach mal durchschauen. Ich bin sehr gespannt, was du von dem hältst. Rhea ist zurück und sie kam dann auch in den Ring. Super inszeniert, finde ich übrigens. Man ist Backstage und die Tür des Aufzugs geht auf und sie, angelehnt gegen die Wand, kommt dann heraus und wir gehen direkt Richtung Ring. Dieser One-Shot, das hat was, ist ziemlich cool gemacht. Und sie hat dann das Mikro genommen und gesagt, Mommy is home, und die Fans sind ausgerastet. Und natürlich kommt sie auf die eine Frau zu sprechen, die hier ihr Unwesen treibt, Liv Morgan. Die ist ja auch zuständig gewesen für diese 3-monatige Verletzungspause. Und in dieser Zeit hat sie ja etwas mit sich getragen oder hat sich etwas geschnappt, was eigentlich Rhea gehört. Und es ist nicht Dominic. Es ist die WWE Women's World Championship. Um Dominic wird sie sich später kümmern. Da ging ein kleines Raunen durch die Arena. Und bevor sie weiter über Liv Morgan reden kann, die natürlich großen Zorn in Rhea auslöst, kam auch Dominic Mysterio in Form eines zurückhaltenden jungen Mannes, der Scheiße gebaut hat, hat eine Rose dabei und will sich bei Mami entschuldigen. Übrigens ganz cool irgendwie, wie er auch auf, ich weiß nicht, welche Sprache das genau ist, Mexikanisch, Spanisch, versucht sich bei ihr zu entschuldigen. Das hört sich irgendwie ziemlich cool an. Und er versucht was zu sagen, die Fans lassen das natürlich nicht zu. Und wir hören noch Liv Morgan, die wird im Titantron gezeigt. Und sie hat ein paar Anspielungen gemacht, warum ihre Stimme nicht vorhanden ist. Und dass sie kein Problem damit hat, diesen Titel gegen Rhea zu verteidigen, denn auch sie, ähnlich wie Bayley, ist nicht mehr die Alte und würde es begrüßen, Rhea nochmal zu verletzen und gleichzeitig auch Dominic quasi wieder zu schnappen. Sie hat auch erzählt, dass sie eigentlich nicht gewusst hat, was man an Dominic Mysterio finden kann, doch je näher sie an ihn dran war und je mehr sie ihn kennengelernt hat, desto mehr hat sie herausgefunden, warum Rhea doch den guten Dominic so gern hat. Auf jeden Fall hat sie dann sich mit einem Kuss Richtung Dominic verabschiedet und Rhea hat aber trotzdem dann noch was gesagt und hat eine Warnung herausgeschickt Richtung Liv Morgan, denn beim SummerSlam wird sie ihr nicht nur den Titel nehmen, denn sie wird auch die Karriere von Liv Morgan beenden. Danach haben sie sich zurückgezogen und auch die Rose, die schöne Rose, wurde von Rhea weggeworfen und nicht angenommen. Ich würde jetzt nicht irgendwie alle Segmente sofort machen. Ich würde einfach die Show chronologisch machen, denn es waren einfach viel zu viele. Und wenn du etwas Interessantes hast, wo wir in Diskussion treten können, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du hier schon etwas dazu sagen möchtest. Ich würde tatsächlich dann am Ende was dazu sagen, weil das ist ja wirklich quasi das showtragende Segment. Absolut. Also die beiden waren der rote Faden. Wir sehen dann auch die Ankunft von Drew McIntyre, der hat prächtige Laune mitgebracht nach seiner Suspendierung und das hat mich schon ein bisschen glücklich gemacht, um 2.15 Uhr in der Nacht ein Intercontinental Championship Match zwischen Sami Zayn und Ilya Dragunov, aber je länger die Show wurde, desto mehr habe ich herausgefunden, dass ich mich nicht auf diesen Main Event zu freuen brauche. Wir sind im Clubhouse vom Judgment Day und dort bedankt sich Rhea erstmal bei Damien und sagt, du hattest hier viel zu tun, war ja einiges los, deswegen danke, du hast es gut gehandelt. Nur versteht sie nicht irgendwie, was Kalito hier macht. Und dann hat es erneut Dominik versucht und hat versucht, sich zu erklären. Aber erneut ist er auf taube Ohren gestoßen hat halt sich nicht bei ihr gemeldet, die letzten 3 Monate erst vor kurzem, beziehungsweise letzte Woche, als sie zurückgekehrt ist. Von daher auch ein Segment, wo er in einem abgedunkelten Raum sowas wie ein Rendezvous vorbereitet hat mit Rosen, die haben sie auch, hat sie nicht dazu gebracht, ihm zu verzeihen. Und Damien Priest hat das Ganze eigentlich nur amüsant gefunden. Und dann ging es Richtung erstes Match. Bei den sozialen Medien gleich große Empörung. Sheamus hat seinen alten Theme-Song verloren. Auch wieder ein Generic-Song. Ja, unnötig, aber haben wir. Und er hat Big Bronson Reed besiegt. Das ist alles nur vollständigkeitshalber. Ich glaube, das wurde ein bisschen gewünscht, dass man irgendwie nicht Teile auslässt. Es gibt da so eine Fehde zwischen Pete Dunne und Sheamus. Sheamus hat sich ein bisschen in die Angelegenheit von Pete Dunne eingemischt die letzten Wochen. Der hat das nicht gut gefunden, hat aber quasi the favor returned und Sheamus nach dem Match geholfen, dass dieser nicht hinterrücks von Bronson Reed attackiert wird. Gleichwohl hat dann Pete Dunne Sheamus hinterrücks attackiert und Bronson Reed konnte dann trotzdem seinen Splash durchziehen. Bisschen verwirrend wirkt, ich weiß nicht, ob das eine Fehde wird oder ob die dann irgendwann zusammenfinden als ein Tag-Team. Ich meine, sie waren ja ein Tag-Team, ich habe den Stable-Namen vergessen, da war ja Sheamus der Anführer. Aber ja, ich weiß nicht, alle drei Superstars in dem Gestrüpp hängen ein bisschen in der Luft. Bronson Reed wird von Triple H sehr gern genutzt. Irgendwie gewinnt auch des Öfteren. Bin überrascht, dass er hier verloren hat. Und Pete Dunne würde ich eigentlich in diese Lage, in die Schublade werfen mit Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, nämlich die NXT Superzeit-Schublade, der ich hinterher trauere. Ich weiß nicht, welche Superlative man dem Mann geben kann. Ein unglaublich talentierter und technischer Wrestler, der bei WWE einfach falsch aufgehoben ist. Das ist so ein typischer Fall von er müsste eigentlich zur AEW, damit er dort sein Wrestling-Können unter Beweis stellt. Aber ja gut, ist auch ein anderes Thema. Du meinst die Brawling Brutes, ne? Die Brawling Brutes, genau. Vielen Dank. Ja, aber da hat man ja irgendwie auch so getan, als ob eine Story nicht stattgefunden hat. Nämlich die Brawling Brutes waren ja mehr oder weniger weg. Und Pete Dunne war ja mit Tyler Bate auch ein Tag. Das ist ja alles irgendwie weiter thematisiert worden. Also ich bin da auch ein bisschen irritiert. Also es wirkt so, als ob man Sheamus jetzt als den großen Overbringer versucht zu inszenieren für neue Talente. Aber dann hätte er hier nicht gewinnen dürfen. Also ich bin da ein bisschen verwirrt, wie das hier weitergeht. Und ich denke auch, wir lassen das mal auf uns zukommen. Denke ich auch. Sami Zayn hat Backstage Ilya Dragunov getroffen. Letzterer wollte sich bedanken für diese große Chance. Und wollte auch klarstellen, dass die Hilfe, die er Sami gegeben hat, jetzt nicht der Grund war, dieses Titelmatch zu bekommen. Und Sami hat ihn sofort unterbrochen und gesagt, du pass auf, Lilia, ich habe dich schon länger beobachtet. Du bist ein großartiges und spezielles Talent und ich wollte dieses Match und ich freue mich. Aber wenn du mich besiegen willst, das kannst du Bron Breakker und Gunther fragen, da brauchst du dein absolut Bestes. Und Ilya hat gesagt, genau das wirst du von mir bekommen. Großartiges Promo-Video zu Gunther haben wir bekommen, da gibt es später ein Face-to-Face. Selina Vega ist in einer Fehde mit dem neuesten Stable von Sonya Deville. Die ist nämlich letzte Woche zurückgekehrt und hat sich erstmal Zoe Stark und Shayna Baszler geschnappt und ein neues Stable gebildet. Ich habe im Moment keine Meinung großartig. Sonya Deville ist so ein Superstar, die, ja, ich würde sie fast so gleichsetzen mit The Miz. Du kannst sie für alles benutzen. Sie ist einfach in jeder Rolle ganz gut. Ich denke, die Heel-Rolle für sie ist am besten. Als sie noch der GM war, fand ich sie am großartigsten tatsächlich. Jetzt als Anführerin für zwei Superstars, die vielleicht auf alleiniger Sicht strugglen, gar nicht so eine schlechte Idee. Und sie gewinnen auch und das ist schon mal ein guter Start. Deswegen, ähnlich wie Sheamus und Co., würde ich das Ganze mal auf mich zukommen lassen, gleichwohl ich das hier besser finde. Es hat was, nur sie brauchen noch ein bisschen mehr Farbe und dann könnte das tatsächlich ein starkes Stable darstellen. Ja, zumal Sonya Deville ja auch ein MMA-Background hat, genau. Mhm. Da kann man schon auch schon Parallelen ziehen, zu Shayna Baszler auch. Die Kamera liebt sie, wir lieben sie auch. Also wir finden sie ja wirklich klasse. Im Ring ist das so eine Sache, haben wir auch schon immer gesagt. Das ist nicht ihre stärkste Seite, ist da aber auch verbessert tatsächlich. Und wenn du diese drei zusammentust, Sonya viel reden lässt, das ist einfach, da ist sie so super, finden wir beide zumindest, dann ist das bestimmt nicht das Schlechteste, was den Damen da passieren kann. Und dann, ja, würde ich auch sagen, lassen wir uns mal überraschen. Und ich bin auch etwas optimistischer als bei der Geschichte bei Sheamus, wo auch was Gutes bei rauskommen kann. Ne? Also nicht falsch verstehen, Sheamus wird ja mit jedem Tag, den er noch da ist, uns immer sympathischer, weil er es einfach gut macht. Und bei Sonya, das tut auch der Mädels-Division gut, dass da mal irgendwas passiert. Deswegen hoffen wir das Beste. Definitiv, ja. Alleine werden die Frauen sowieso wahrscheinlich auf verlorenen Posten. Erneut sehen wir Dirty Dom, nämlich mit World Heavyweight Champion Damian Priest. Und Dominik möchte wissen, warum er eigentlich nicht gewarnt wurde, davor, dass Rhea zurückkommt. Und Priest hat ihm gesagt, du pass auf, ich wollte dich warnen, aber du warst zu sehr mit Liv Morgan beschäftigt. Jey Uso kommt vorbei und er möchte unbedingt wissen, sagt, Leute, sind die Gerüchte wahr? Ist Rhea Ripley wieder Single und ready to mingle? Was auch immer das heißt. Und Priest hat gesagt, naja, also offenbar. Und Jey hat dann zu Dominik gesagt, du pass auf, sag mal Hallo zu Rhea. Und das hat natürlich Dominik überhaupt nicht gefallen. Und Priest hat ihm eine Chance, also eine Gelegenheit offenbar. Wenn du zurück ins Herz von Ripley willst, dann kannst du doch versuchen, Jey Uso aus dem Verkehr zu ziehen. Und Dom hat zugestimmt und hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das werde ich probieren. Adam Pearce spricht zu ein paar Offiziellen, die werden später eine große Rolle spielen, aber auch Chad Gable kommt dazu, ähnlich große Rolle, da bin ich super gespannt auf deine Meinung übrigens. Und Gable sagt, hey, also ich hab in Sherlock Holmes Manier den Code geknackt, ich weiß, wer unter der Maske von Uncle Howdy steckt und es ist niemand anderes als Bo Dallas. Da haben natürlich alle aufgeschreckt und konnten nicht glauben, dass das wahr sein kann. Und er hat gesagt, später wird er versuchen, mit Bo Dallas ein Wort zu sprechen, ihn herausbitten. Und da dieses Segment, zu dem kommen wir noch, denn vorher gab es eben das Face-to-Face. Beim SummerSlam wird der King of the Ring, Gunther, ein Titelmatch bekommen gegen World Heavyweight Champion Damian Priest. Und die beiden hatten sich ein paar Worte zu sagen. Die Aufteilung hier fand ich eigentlich sehr interessant. Also Priest hat davon gesprochen, dass sein Weg zur WWE eher sehr kantig war. Also er musste sich da auf den Straßen irgendwie durchkämpfen und durchboxen, hatte es nicht so einfach. Und er hat es jetzt geschafft und sich auch diesen Titel erkämpft und verdient und ist auch zu Recht irgendwie so der Mann, der Raw gerade auf dem Rücken trägt. Und deswegen wird er alles andere als so leicht seinen Titel beim SummerSlam übergeben. Und Gunther hat gesagt, ja, also ich respektiere das, verstehe ich schon, dass du da auf der Straße kämpfen musstest, aber das ist ja halt irgendwie auch ein bisschen Pech gehabt, denn deine Eltern hätten ja etwas mehr da arbeiten können für dich, damit du dieser Situation entgehst. Meine Eltern hingegen haben alles gut gemacht. Ich komme aus gutem Hause und habe mich hochgearbeitet in der Wrestling-Welt, so weit, dass die WWE mich darum gebeten hat, sich der Company anzuschließen. Und nach diesem Rekord, den ich aufgestellt habe bei der Intercontinental Championship, werde ich mir die World Heavyweight Championship schnappen. Und am Ende, nach diesem SummerSlam, wird das Einzige, was bei dir übrig bleibt, der Name Street Trash. Und auch hier hat El Campeón gesagt, ja, also, wie gesagt, du bist einfach nur ein langweiliger, privilegierter Scumbag und ich werde alles andere als meinen Titel an dich abgeben, Gunther. Und dann, ja, gab es einen Staredown in intensiven Brawl, gab es noch nicht. Es gab erstmal ein Match, das Damien gewonnen hat gegen Braun Strowman. War ein ordentliches Match. Finde ich übrigens auch mal ganz gut, dass die Champions mal einen Non-Title-Sieg bei den Shows bekommen. Ist ganz ordentlich, auch sehr wichtig für Priest. Danach fand ich es ein bisschen random, kommt Gunther heraus, verpasst ihn einen harten Job und muss sich aber dann zurückhalten und weichen, nachdem eine harte Clothesline gefolgte und dann hat er sich zurückgezogen. Also, ich weiß nicht, wie du das fandest, ich fand es nicht so gut tatsächlich. Also, Gunther war hier zum ersten Mal so ein WWE-Heel, wo man ihn, muss ich sagen, so ein Skript à la Vince gegeben hat, so... So, schau mich an, ich bin der Heel und du bist ein Stück Scheiße quasi. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, irgendwie tatsächlich bei Triple H hinweg waren. Also Gunther war ja eigentlich immer so der Ring-General, nicht umsonst. Der hat gesagt, also eigentlich interessiert ihr mich nicht alle. Ich werde euch alle im Ring einfach verprügeln, bis zum Gehtnichtmehr. Und so war seine Regentschaft und ich glaube, deswegen haben die Fans auch ihn gemocht. Ihn jetzt so krass in einen Heel zu stecken, so diesen typischen Heel, der sagt, hey, du bist ein Haufen Dreck und ich bin der privilegierte Mann aus gutem Hause. Look at me. Das steht ihm überhaupt nicht. Also mir hat das nicht gefallen. Das war kein gutes Segment. Für beide nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also was aber gut war, das hast du auch schon angesprochen, dass Damian Priest Non-Title-Matches hat und auch gewinnt. Und auch gegen Strowman, by the way. Das ist jetzt ja gar nicht, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, er ist jetzt natürlich, seit er da ist, nur bestenfalls Mid-Card. Aber ist ja auch mal ehemaliger Champion gewesen. Kann man ja auch ruhig mal sagen. So, also, das war gut. Was das Booking von Gunther angeht, bin ich vollkommen bei dir. In jeglicher Hinsicht war das nicht gut, weil das, was er gesagt hat, war dumm. Das, wie er sich verhalten hat, war nicht gut. Und dass er dann auch noch sich zurückziehen musste, ist auch noch peinlich. Ja. Denn Priest hatte ein Match gegen Braun Strowman in den Knochen, dass er immerhin knappe 10 Minuten, also knappe 9, gegangen ist. Und dann sollte man körperlich doch ein bisschen ausgelaugt sein. Und wenn du dann in den Ring kommst, den Typ wegchoppst, der Gunthers Chops sind ja nun auch doch eher bekannt, also auch berüchtigt, und dann eine Clothesline fängst und den Rückzug antreten musst, dann ist das nicht Gunther-Style. Dann ist das Standard-Heel. Und das matcht nicht mit dem, was wir von Gunther die letzten, ja, nicht nur Monate, sondern Jahre mittlerweile fast gesehen haben. Ja, wenn du NXT mit dazu packst, Jahre, definitiv. Und das sollte man lassen. Das ist der erste Weg zur Standardisierung und zum Einfügen in den WWE-Einheitsbrei. Und das ist nicht gut, weil du das, was du hast, das Spezielle, was ja nun nicht so viel ist, das machst du dann in die große Gleichmacherei. Und das wird ihm nicht gut tun. Bin ich vollkommen bei dir. Also das hier, kein guter Aufbau im Moment für dieses Titelmatch, aber man hat noch ein bisschen Zeit, um da wieder was gut zu machen. Aber was soll der Schraub mit dem privilegierten Haus? So ein Unfug. Also, das ist wirklich blöd. Ich dachte hier, Alberto Del Rio spricht zu uns oder so ein Schrott. Also sowas, man muss sich auch drängen, weil El Campione und Alberto El Patron oder so, da, oh, das passt ja, ach, ist ja Gunther. Ja, also, nee, sorry, das war nix. Er hat mich sehr überrascht auch. Also es hat mich ziemlich, ich wusste nicht, dass wir jetzt hier einen Gimmickwechsel vor Ort haben, aber okay. Ja, Shayna Baszler und Zoe Stark haben wir schon erwähnt. Sie haben auch gegen Katana Chance und Caden Carter gewonnen. Das Stable ist auf dem Weg, natürlich auch mit Eingriffen, aber so gehört sich's ja. Weiterhin, die Jagd von Dominik geht weiter. Finn Balor und JD McDonagh wollten sich auch erklären. Du, also, ja, Liv, die hat hier ihre Spielchen gespielt. Am Ende haben wir halt die Tag-Team-Titel gewonnen. Sie so, ja, ist okay. Wichtig ist, dass die Titel beim Judgment Day sind. Und die beiden sind also davongekommen. Dominik kommt und sagt, ja, also, Mami, ich möchte dieses Match für dich gewinnen und der Welt zeigen, dass sich niemand respektlos hier über dich äußern kann. Und dann werde ich der Welt auch zeigen, dass du mir gehörst. Und das war keine gute Aussage, also nicht der richtige Weg für alle, die jetzt zuhören und selbst Probleme haben mit der Freundin. Nicht so. Ihr Blick hat, glaube ich, alles gesagt. Es hat nicht funktioniert. Und auch Kalito hat gesagt, also, Bro, das war nicht cool. Dann kommen wir zum nächsten interessanten Segment. Adam Pearce ist im Ring mit zwei Ringrichtern. Angekündigt wird Drew McIntyre. Die Suspendierung wurde quasi gehoben, denn man möchte sich endlich einigen und den Leuten das geben, was sich, glaube ich, einfach alle wünschen. Nämlich ein Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk. Punk will es, McIntyre will es, Pearce will es, die Fans wollen es. Und der General Manager hat gesagt, wir können das auf jeden Fall machen, nur du musst dich ein bisschen zurückhalten. Ja, das, was beim Money in the Bank Post-Show passiert ist, geht nicht. Du kannst nicht einfach Leute attackieren, herumschubsen. Und McIntyre sagt, ja, du hast recht, blöd, mach ich nicht mehr, aber jetzt, komm, mach das Match offiziell, dann kann ich nach Hause gehen. Und Pearce hat kein Problem damit, aber eine Bitte hätte er noch, und da kommen die zwei Offiziellen hinein, entschuldige dich doch bei diesen Ringrichtern für dein Verhalten, das war nicht okay. Und McIntyre, ja du, ich weiß nicht, also, das gefällt mir jetzt gar nicht, die haben mich ja auch gescrewt bei den Eingriffen von CM Punk, also ist er nicht damit einverstanden. Und Pearce sagt, ja gut, dann gibt es das Match nicht. Und dann rastet er wieder aus, McIntyre sagt, das geht ja gar nicht, das ist ja unglaublich. Screw this company again. Und der Deal ist vom Tisch und die Suspendierung von McIntyre wurde verlängert. Er hat auch die Offiziellen wieder herumgeschubst und war wohl kurz davor, auch Adam Pearce eine zu verpassen. Glücklicherweise kommt Seth freaking Rollins und hat seinem GM da geholfen, Drew McIntyre vertrieben und der Schotte hat sich dann böse zurückgezogen. Damit bekommen wir vorerst mal kein Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk. Ja, eine Fehde, die jetzt, glaube ich, ein bisschen nach Content sucht. Es ist wohl ein bisschen noch weit hin. Der Ansatz ist nicht schlecht für mich. Großen Sinn hat es nicht gemacht. McIntyre trotzdem für mich hier in einer Rolle, die super für ihn passt. Also ich bin noch immer sehr angetan von diesem McIntyre. Auch Pearce macht einen guten Job. Die Ringrichter, weiß ich nicht, das sah irgendwie blöd aus. Ich persönlich habe mich dann gefreut, als er sie attackiert hat und geschubst hat. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich der böse Chris in mir. Aber ja, man schafft es dadurch, das Ganze zu ziehen. Weil ich glaube, es gehen ihnen auch die Ideen aus. Die Fehde hat alles gehabt, was man braucht. Es ist eine gute Fehde. Und ich persönlich habe auch Lust, dieses Match dann zu sehen beim SummerSlam. Und so spart man sich wahrscheinlich dusselige Segmente noch in den Wochen vor dem SummerSlam. Ich denke, eine Woche davor wird es dann irgendwie, also nächste Woche ist Punk bei Raw, da wird er wahrscheinlich sagen, ja, heb die Suspendierung, ich will den Typen verprügeln und dann wird das schon passen. Ich weiß nicht, ob du da großartig noch etwas dazu sagen möchtest. Ja, kurz und knackig. Also für mich, mich hat das Segment jetzt nicht so mitgenommen tatsächlich, weil das wirkt so wie eine Fehde, die eigentlich jetzt zu Ende ist und man muss noch irgendwie ins Ziel kommen. Also wie beim Motorboot, wo der Motor jetzt aus ist und es rollt noch auf den Wellen, gleitet es noch ein bisschen dahin. Ja, genau, dahin, guter so Vergleich. Damit es in den Hafen noch jetzt einrollt, aber Sprit ist nun wirklich keiner mehr im Tank, so kommt mir das so ein bisschen vor. Und ich finde die Storyline auch, sag ich mal, von der Art, wie sie erzählt wurde, in Bezug auf Logik und so weiter, da kann man da so einige Male drüber streiten. Aber naja, also das Match wird wohl stattfinden. Punk soll fit sein, Rhea noch nicht, aber zum SummerSlam soll es bei ihr wohl auch klappen, nach allem, was man gehört hat. Also geht das wohl klar mit Rhea und Liv und Punk gegen Drew. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von Drew gegen Punk so als Match halten soll. Wie immer hoffe ich, dass Punk sich nicht verletzt und boah, ich weiß gar nicht, wer das hier gewinnen soll. Also eigentlich muss Punk overgehen, ehrlich gesagt. Ja, es wäre auch hart für McIntyre, der hätte alles verloren eigentlich. Ja, er hat sich aber auch echt dumm angestellt teilweise. Seit WrestleMania, wo er da irgendwie dusselig rumtanzen wollte, da muss ich gestehen, hat er wirklich alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte. Ich bin überrascht, dass er noch so over ist, ehrlich gesagt, weil er ja wirklich nur dusselige Entscheidungen trifft. Aber ja, gucken wir mal. Hoffentlich gibt es überhaupt einen clean Sieger. Da bin ich, doch musst du. Ich hoffe. Also, aber das streckst du eigentlich, glaube ich. Also das Ganze hat gepiekt für mich bei Chicago, wo er Punk da in die Halle getragen hat. Das war so gut gemacht. Ja. Wird sich zeigen. Ja, dann geht's. Also ich würde gerne die Wyatt Six machen. Ja, gerne. Und dann Rhea und Dominik abschließen. Ja, also es gab wieder eine VHS-Kassette, Die hat Pat McAfee während der Pat McAfee-Show bekommen und er hat sie auch netterweise mitgebracht. Und der Inhalt, den werden wir euch jetzt preisgeben. Und zwar ist Eric Rowan zu sehen, ohne Maske. Und auch er wird interviewt von Uncle Howdy. Letzteren hat man in dem Video aber gar nicht gesehen. Und er fragt ihn einfach mal kalt, ja, Rowan, wie geht's dir? Und er sagt, ja, nicht so gut. Er hat seine Karriere in dieser Company quasi mit einer Familie begonnen und gemeinsam waren sie unschlagbar, unbesiegbar. Und eines Tages, ja, kam es zu einem Zwischenfall. Einen Bruder hat er verloren. Und das hat ihn erstmal aus der Bahn geworfen, war eine schwierige Zeit, da hat er auch lange Zeit gebraucht, aber das Leben geht bei solchen Sachen natürlich immer weiter. Er hat den Staub abgewischt und hat weitergemacht, hat sich weiter hochgearbeitet und dann wieder. Der nächste Zwischenfall, ein weiterer Bruder wurde ihm genommen. Also wir sprechen hier Luke Harper und Bray Wyatt, nehme ich mal an, also ziemlich sicher. Und ohne den beiden hat er dann wirklich alles verloren und da hat er dann auch seine Tränen ausgebrochen. Ich denke mal, das waren echte Tränen. Und diese Verluste waren schwierig für ihn zu begreifen und das Ganze zu schaffen, wieder hervorzukommen. Und der Satz am Ende hat er gesagt, ja, ohne den beiden ist er einfach ein Niemand. Und dann wirft ihm Onkel Howdy diese berühmte Schafmaske hin und sagt, ja, was er fühlt, wenn er diese sieht. Und er sagt, er fühlt sich gut, denn diese Maske erinnert ihn an die guten Zeiten. Sie gibt ihm Hoffnung und eine Hoffnung, dass alles gut wird. Und genau diese Hoffnung werden auch die Wyatt Six vielen weiteren gebrochenen Herzen dabei helfen, dass diese geheilt werden. Und damit endet das Video. Die Leistung von Rowan war wahrscheinlich die beste in seiner Karriere, aber die Situation ist natürlich jetzt eine, wo ich sage, ich habe kein Problem damit gehabt bei Bo Dallas. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es ein bisschen Abschlachtung stattfindet, aber bringen wir das Ganze zu Ende, denn Chad Gable wollte ja mit Bo Dallas sprechen und hat dies auch dann gemacht. Er kam in den Ring und hat gesagt, okay, komm jetzt, Leute, die Identität ist klar, Uncle Howdy ist Bo Dallas ist Uncle Howdy. Und Bo hat das Ganze auch angenommen, kam heraus und sofort, keine Sekunde später, wurde er von den Creed Brothers attackiert. Das, was sich das ganze Internet gewünscht hat, ist eingetreten. Die Creed Brothers sind jetzt mit Chad Gable zusammen und sie haben Bo, muss ich sagen, ordentlich verprügelt. Also das war richtig stiff. Den haben sie wie ein Ragdoll, sagt man ja sehr gern in England oder in Amerika, herumgeworfen. Allerdings hat es wenig Wirkung gezeigt. Bo hat die ganze Zeit gelacht und die Angriffe gingen weiter. Und er hat weiterhin gelacht und dann gingen die Lichter aus. Rauch kam unter dem Ring hervor, die Klänge des Pianos waren zu hören und die restlichen Mitglieder der Wyatt Six kamen dann heraus. Und es kam fast zu einem Brawl, also die Creed Brothers und Gable waren zwar bereit. Und Gable hat dann gesagt, du pass auf, das gefällt mir nicht. Er ist verschwunden, die beiden haben ein bisschen länger gebraucht und sind dann auch hinterhergelaufen. Und am Ende gab es dann die Pose mit der vervollständigten Gruppe der Wyatt Six. Das sah ganz cool aus, das Standbild, das gibt es hier leider nicht zu sehen, aber das war für mich am Ende ganz cool. Aber, ja, ich weiß nicht, soll ich so frech sein und als Erster meine Meinung geben oder möchten wir ein bisschen changen und du sagst deine mach Meinung? Mach du mal. Dann mache ich mal. Die Kassette. Ich hoffe nicht, dass jetzt jedes Mitglied über den Verlust von Bray Wyatt spricht. Eric hat hier eine super Promo gehalten, aber man hat gemerkt, das ist halt hart, ja. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Also ähnlich wie Cody und Dusty Rhodes. Leute, es reicht, ja. An sich ganz gut gemacht. Also das ist natürlich WWE-Produktion, das können sie. Das In-Ring-Segment, ich weiß nicht, ist irgendwie dusselig. Ich möchte nicht nochmal einen Fiend haben, der nicht zählt. Das war ja genau das, was ihn umgebracht hat. Denn wie buchst du das zu Ende? Dass Chad Gable der erste Fädenpartner wird für Bo und dass man jetzt eigentlich den Weg gewählt hat, den ich am wenigsten vorher gesehen habe, weiß ich nicht. Dieses Segment vor ein paar Wochen, dass die White Six debütiert hat lassen, war in allen Belangen großartig. Und wir waren uns einig, das wird schwierig fortzusetzen. Und sie tun sich schwer, finde ich. Denn ich glaube, dass Triple H selbst nicht weiß, wie man mit diesem Stable vorangeht. Du kannst jetzt nicht einfach Matches haben lassen. Dann ist das einfach Retribution mit Masken. Ja, bringt nichts. Aber ich finde auch hier, dass man gerade sich, glaube ich, versucht mit VHS-Kassetten in eine... Also man gibt sich selbst ein bisschen Zeit, man kickt die Dose ein bisschen weg und versucht irgendeinen Plan zu finden oder hofft, dass irgendjemand eine Eingebung hat, wie man das Ganze zu Ende erzählt. Beziehungsweise eigentlich weiß niemand, was das Problem ist. Also man hat es ein bisschen angedeutet, dass er sich seiner Familie abgewandt hat, der Alpha Academy. Ja, greift nach großen Strohhalmen. Meiner Meinung nach war die Inszenierung des Stables viel zu groß, als dass man eine Midcard-Fehde hat. Ja. Ich möchte es noch nicht aufgeben. Die Pose des Stables ist immer noch cool. Da ist noch Potenzial. Aber so gut diese Inszenierung ist in den Kassetten, der Inhalt ist ein bisschen fragwürdig. Und die In-Ring-Segmente sind auch zugegeben schwer zu inszenieren. Aber ich finde, man hat hier ein bisschen auch die Zeit verschwendet mit den Fans in der Halle. Und bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, Triple H, ich weiß, du hörst sicher zu, kein Fiend-Gimmick mit Bo Dallas. Dieses No-Sell, das darf nicht sein. Auch wenn es vielleicht zu seinem Gimmick passt, das war das Ende für Bray und Fiend. Ja? Und dann mussten wir wieder lange Zeit warten. Also ich bin nicht zufrieden. Ich bin im Moment nicht zufrieden. Ich bin so semi-zufrieden, in Anführungszeichen. Weil, also der Fiend hat ja sowieso nie irgendwas gesellt. Also als er damals kam, der war ja immer eigentlich unbesiegbar. Das wurde nachher nur dann ad absurdum geführt mit noch ein paar anderen Geschichten, wo er dann irgendwie auch den großen Hammer nicht gesellt hat oder was weiß ich. Ja, das wird dann ja bis Goldberg kam, der hat es dann nachher gerade gerückt. Aber dass er eben nie was gesellt hat, das war ja von Anfang an so und deswegen fand ich ihn immer auch doof. Das mit, was ich bis jetzt brauchbar finde, dass du es bisher nicht übernatürlich machst, sondern eben jetzt ja, schon stimmt. gesagt hast, es ist übrigens Bo Dallas unter der Maske. By the way, jemand, der immer gesagt hat, Bo Leaf und noch andere Sachen gemacht hat. Also der größte Geek, muss man sagen, steckt unter der Maske. Dass er jetzt da quasi im Ring zusammengeschlagen wurde und nur gelacht hat, finde ich noch okay. Weil du kannst es ja als der Psychopath, der sich in irgendwas reingesteigert hat, seitdem sein Bruder gestorben ist, hat irgendwas in seinem Kopf Klick gemacht, der Schalter ist umgelegt und er ist jetzt der Psycho von nebenan. So. Wenn er so guckt und lacht, sieht er seinem Bruder wie so oft sehr, sehr ähnlich. Ja, nicht ungefähr sind die ja auch Brüder. Und das hat so weg vom Hokuspokus hin zum Psycho-Gimmick. Und das kannst du verkaufen, dass das dann wirklich so psychomäßig ist und nicht übernatürlich. Solange du es auf dieser Schiene machst, ist es zumindest stimmig, in Anführungszeichen. Dass der Typ da immer noch wohl diverse Massenmorde backstage angerichtet hat, wird nach wie vor juristisch nicht aufgearbeitet. Aber na gut, lassen wir mal diese Logiklücke außen vor. Aber zumindest, also du kannst sie nicht außen vor lassen, aber wir tun jetzt mal so. Aber zumindest ist das, was das angeht, zumindest schlüssig. Und sagen wir mal, er hat da auch nur ein paar Leute verprügelt und die haben jetzt von einer Anzeige abgesehen oder so, dann kannst du es auch irgendwie da halbwegs hinbiegen. Aber du hast jetzt hier offensichtlich eine Gruppe von Psychos, die alle gebrochen sind, weil Bray und Luke Harper gestorben sind, die ja auch alle irgendwie Bezüge mehr oder weniger bis jetzt hatten, ja zumindest Bo und Luke Harper. Wie du es mit den anderen machst, weiß ich nicht. Aber die sind ja bisher auch nur schmückendes Beiwerk, muss man sagen. Die werden bestimmt auch noch Videos kriegen. Da können wir wovon ausgehen. Und mal gucken, was die uns da bringen. Denn dass sie da was können, da habe ich gar keine Bedenken. Das wird schon interessant werden. So, wenn du das Stable so inszenierst als Psychos, dann kann ich damit tatsächlich um. Dass sie jetzt da mit Chad Gable in der fröhlichen Midcard sind, finde ich ehrlich gesagt auch in Ordnung bis jetzt. Weil was willst du machen? Sie gegen den Judgment Day stellen? Gut, kannst du auch machen irgendwann. Ne? Aber die haben ja derzeit ganz andere Probleme. Die machen ja Kindergarten. Und haben Liebeskummer und solche Geschichten. Da passen die jetzt nicht so rein. Aber ich finde es in Ordnung. Wir sind hier irgendwie bei Raw auf einer kompletten Freakshow derzeit. Ja, du hast, ja, auf jeden Fall. Du hast Jerry Springer Schrott mit wer hat mit wem, wann irgendwie. Da hast du jetzt irgendwie auch Jey Uso, der auch gerne mal ran möchte. Was ich übrigens hochinteressant finde, denn Rhea Ripley ist ja im echten Leben mit Buddy Matthews liiert, von dem ich dachte, dass er mit Rey Mysterios Tochter eigentlich am Rummachen ist, was man uns ja erzählt hat. Da sind also quasi auch da Bezüge zu den Mysterios. Also ist eigentlich ganz interessant, dass wie diese Beziehungskiste, wenn man jetzt auf diesem untersten Level weitermachen möchte aus Gag, so in echt sich darstellt. Aber jetzt haben wir auch Jey Uso als unseren kleinen, wie soll ich sagen, Notgeilen von nebenan, der irgendwie versucht, alles klar zu machen. Was Finn Balor hat ja auch Interesse bekunden. Ja, ja, also alle wollen sie, das kann doch storyline-mäßig interessant werden, ja. Rhea on the pole für unsere beiden ja, Platzhirsche in Anführungszeichen. Ja, gucken wir mal. Und die andere Geschichte ist dann jetzt eben unsere Freakshow mit den Psychos von nebenan, die jetzt da eben im Midcard-Bereich mit den Creed Brothers und Chad Gable rumtüdeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, lieber da als im Main Event, ganz ehrlich. Also, das kann deine Show kaputt machen. Da, wo sie jetzt sind, meine Güte, ist es ein Sidekick. Und die Fans gehen mit. Man macht es ja auch ganz gut. Und wenn du auf diese Freakshow-Trash-Ebene gehst, Jerry Springer meets Psycho-Horror, meine Güte. Also, dann. Da ist, unser Folgentitel. Was denn, wie soll ich sagen, Jerry Springer meets Psycho-Horror? Okay, ja. Ich ändere das. Und deswegen finde ich es im Moment noch okay, okay, weil es okay. Eben nicht zu sehr in diese Main-Event-Feed-Geschichte geht. Mhm. Ja, schau, da sind wir tatsächlich wohl noch nicht beieinander. Aber ich persönlich hoffe ja, dass man da die Kurve irgendwie kriegt in etwas, was absolut genial ist. Denn wie gesagt, Potenzial erkennt man allein an der Pose dieser Superstars. Die zweite große Fehde, die sich durchgezogen hat, natürlich das Match zwischen Main Event Jey Uso und Dirty Dominic Mysterio. Letzterer kämpft natürlich um die Gunst von Rhea Ripley. Während des Matches kam Liv Morgan heraus und man hat den Spot wieder gebracht, wo ein Dropkick gegen Mysterio ihn auf Liv Morgan fallen ließ. Genau, so ist es richtig. Dies hat natürlich Rhea Ripley auf den Plan gerufen und Morgan ist dann sofort abgehauen, wollte damit nichts zu tun haben. Das Match hat dann Dominik verloren. Jey Uso hat gewonnen, hat auch so angedeutet, dass Rhea ihn doch gern anrufen solle. Sie hat ein bisschen geschmunzelt. Und dann Backstage die Auflösung. Rhea kommt zu Dominik und sagt, oh, okay, eins soll mal klargestellt sein, sie gehört niemandem. Dominik gehört ihr. Mit diesen Worten hat sie ihm dann eine Rose überreicht, eine schwarze Rose, und ihn angelächelt. Und am Ende gab es das Happy End zwischen Dominik und Rhea Ripley. Zumindest vorerst. Ja, auch hier beziehungsweise machen wir noch das Main Event Match, dann können wir generell über Raw reden, denn das war ja grundsätzlich eigentlich nur Rhea und Dominik. Main Event, da war schon, glaube ich, sehr spät und ich habe gemerkt, ja, in gut 10 Minuten, Bron Breakker wird hier aber sowas von eingreifen. Intercontinental Championship Match, Sami Zayn gegen Ilya Dragunov endete im No Contest, nachdem Bron Breakker in das Match eingegriffen hatte, hat beide ausgeschaltet mit einem Spear und dann posiert und mit dem posierenden Breakker hat die Ausgabe dann ihr Ende gefunden. Schade für so ein großartiges Match. Die beiden haben schon angedeutet, was sie liefern können. Die 11 Minuten, tolles Match. Weiß nicht, jetzt würde eine Match-Empfehlung gebe ich nicht, nachdem es einen No-Contest gibt. Aber schön, Dragunov im Main-Event zu sehen. Sammys Regentschaft wird weiterhin irgendwie genutzt, tatsächlich. Also mehr als der United States Champion, das ist auch okay. Und am Ende ist eine Raw-Ausgabe zu Ende gegangen, die eines auf jeden Fall hat. Eine Freakshow und viele, viele Stories. Also man hat gemerkt, wir haben Drew und Punk, wir haben Dominik und Rhea und Liv, wir haben Sammy und Breakker, wir haben Judgment Day generell, wir haben die Tag-Teams, wo jetzt ein neues Stable da ist bei den Damen und. Also Sheamus und Pete Dunne und Bronson Reed. Das ist eigentlich ganz cool, das ist okay. Das ist etwas, was unter Vince eigentlich nicht gab. Dort hat eine Story dominiert und der Rest hat von Woche zu Woche sich eigentlich verändert. Ich fand die Sache mit Dominik und Rhea in Ordnung. Also es gibt da so Kleinigkeiten, die machen sie ganz gut. Also die Rosen, die schwarz sind und dass Rhea quasi immer wieder während ihrer Promos bzw. Auftritte so daran gezupft hat, dass er die ganze Show genutzt hat, um sich bei ihr irgendwie zu entschuldigen. Seine schauspielerischen Leistungen waren gut, die Fans haben gut mitgemacht und man ist sich noch immer nicht ganz sicher, was Liv Morgan eigentlich will, ob sie noch immer hinter Dominik her ist oder ob das alles ein Plot ist, um quasi Rhea komplett zu zerstören. Eigentlich hat sie ja ihre Revenge-Tour vervollständigt, sie hat ihm den Mann geklaut und auch den Titel. Kann man natürlich weiterhin gut strecken, es ist irgendwie ganz witzig, auch mit Kalito, der macht das auch sehr gut. Kann man mal machen, für mich war es ein bisschen zu viel, tatsächlich, es waren sehr, sehr viele Segmente und persönlich hätte man es vielleicht noch ein bisschen strecken können bis zum SummerSlam, also dass man das Ganze irgendwie in eine Show verbraucht, fand ich überraschend, aber alle haben, glaube ich, da in der Hinsicht einen guten Job gemacht und ja, bin gespannt, wie du das empfunden hast, dieses Liebesdreieck. Oh Gott, Liebesdreieck. Ja, also für mich ist es zu viel, tatsächlich. Definitiv zu viel. Aber man muss da auch jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Denn dieses Jerry Springer-Zeug und dieses Psycho-Zeug, das mag ja mal für manche unterhaltsam sein. Und ich gönne es auch allen und wünsche auch allen viel Spaß damit. Aber also du wirst damit keine neue Attitude-Ära kreieren oder eine Modern-Ära, wie man das dann vielleicht nennen will, die auch so ein bisschen auf solchen, sag mal, weniger obszön, aber dafür eben so Jerry Springer PC-mäßig dann auf einer Light-Version sozusagen das dann machst. Das weiß ich nicht, ob das dem Produkt gut tut, ehrlich gesagt. Zumal da auch die Dichte jetzt für mich nicht so tief ist, ehrlich gesagt, oder tiefgehend ist, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Dominik überhaupt den Bezirzungsversuchen von Liv Morgan endgültig nachgegeben hat. Es ist ja nie zum Kuss gekommen. Also es war kurz davor, aber Dominik. Naja, sie haben sich ja vor Wochen schon mal geküsst. Sie da war es ja schon geküsst. Also, genau, das war schon zu Ende erzählt. Das war ja ein Kiss-Dealing, da konnte er ja nichts machen. Das war ja, also eigentlich war das ja schon, also da sind wir ja im Bereich von sexueller Belästigung streng genommen. Aber das war jetzt ja nicht unbedingt, dass Dominik das so toll fand eigentlich, sondern sie hat ihm einen Kuss aufgedrungen sozusagen. Aber er hat ja danach auch versucht, irgendwie standhaft zu bleiben. Und er meinte ja auch, Damien Priest, du lass mal den armen verwirrten Jungen in Ruhe. Der weiß gar nicht, was er machen soll, gute Liv. Ja, also überhaupt, ich weiß nicht, wie Priest immer mit der coolen Stimme bei dieser Freakshow da immer noch den Vorstand innehaben kann und alles versucht zusammenzuhalten. Damien Priest wirkt da wirklich cool als der einzig Brauchbare, der irgendwie da diese Pfosten-Videospiele spielen lässt und das alles so hinnimmt. Ich meine, der Judgment Day war mal ein gefährliches Stable. Absolute Fremdscham nochmal mittlerweile. Also cool fanden wir den Judgment Day. Also wir fanden ihn ja cool damals, als Rhea die ganzen Beerdigten zu, so, sag ich mal, neues Leben eingehaucht hat. So. Da waren sie ja wirklich gut. Dominik ist derzeit ja optisch über jeden Zweifel erhaben, muss man sagen. Das wird ja von Woche zu Woche krasser, wie der rumläuft. Aber ich finde es irgendwie schwierig tatsächlich, denn das war hier ja wirklich, Dominik versucht alles, um Rhea wieder milde zu stimmen, sondern du weißt auch schon, wie es nächste Woche sein wird. Da wird dann Liv irgendwie eine Gegenoffensive machen, Kalito wird irgendeinen dusseligen Spruch bringen und Balor wird wieder an Liv rumbaggern und Jey Uso wird versuchen, vielleicht hier nochmal, also ich tue mich so ein bisschen schwer, muss ich gestehen, hier da mich drauf einzulassen. Und bekenne aber oder erkenne an, sagen wir es mal so, dass da zumindest ein Storytelling derzeit drin ist und viele das vielleicht auch gut finden. Und ich will denen das auch nicht madig machen. Ja, also es ist zumindest eine Geschichte. Und die zieht sich ja nun auch schon über einen längeren Zeitraum, muss man ja auch sagen. Ja, das mit Dom und Mami und Liv und Dom und jetzt wieder kommt Mami zurück. Wer weiß, was da passiert. Ja, also vielleicht finden sie auch zu dritt ihr Glück. Man weiß es nicht. Und was immer da jetzt weitergeht. Also es ist, glaube ich, klar, dass Liv sagen wird, dass Dominik nur Mittel zum Zweck war und dann wird Mami das alles persönlich nehmen und dann haben wir ein... Also ich weiß wirklich nicht, wie ich bei dieser Storyline auf Match gehypt werden soll. Das Match interessiert doch überhaupt gar keinen im Moment. Es geht doch wirklich nur darum, was diese Freaks da machen. Du hast jetzt ja auch, wie gesagt, Jey Uso auch noch irgendwie mit drin, so ein bisschen zumindest. Und wer kriegt wann welche Frau für wie lange und wann wird gewechselt und wer kriegt welchen Kerl für wie lange und was auch immer. Also wir sind hier wirklich auf Talkshow-Niveau und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Mittel ist, um ein SummerSlam-Match aufzubauen. Also ich persönlich glaube nicht, nee. Aber was ich in den Raum werfen wollte, glaubst du, ist das auch ein bisschen so schon Vorbereitung für Netflix, dass man ja solche Stories auch hat, weil Netflix... Versteh mich nicht falsch, ich persönlich brauche diese Stories irgendwie nicht, aber Netflix würde ja erlauben, dass ein paar Grenzen mehr gemacht werden können, was auch immer das ist. Ja, also vielleicht ist das sogar eine Aufforderung, weil ich glaube, viele, die da zuschauen werden, werden wahrscheinlich mal reinschauen und nicht nur wegen dem Wrestling und wenn dann hier ein Kuss da ist und dort ein Kuss und dort irgendeine Szene, die beziert, dann werden sie vielleicht dranbleiben und sich das Wrestling einfach sparen und vorspulen auf die Segmente zwischen Rhea, Dominik, Liv, Jay, Finn und wer noch dabei ist. Aber dann, Entschuldigung, wenn ich kurz reingehe, dann haben wir wirklich Stoff vielleicht für nächste Woche für einen Special-Podcast. Weil dann können wir wirklich die Frage stellen, inwiefern die Netflix-Ära eine Gefahr für WWE und das Wrestling ist. Weil dann gerät das Wrestling in den Hintergrund. Yep. Zugunsten von irgendwelchen Schrott-Serien-Aspekten, die Netflix und Prime 5 Milliarden Mal besser haben im Programm. Und wenn dann das Wrestling hinter so einer Seifenoper-Sache in das zweite Glied rückt, dann kann das aber nach hinten losgehen tatsächlich. Und das ist eine Gefahr, wo man wirklich aufpassen muss, wenn die Fans die Wrestling-Matches wegspulen, weil sie nur noch sehen wollen, was Kalito für einen komischen Spruch bringt und wer jetzt wie an Rhea Ripley rumbaggert, ja, und wer an Liv Morgan rumbaggert und wer hier an wem rumbaggert und was die Wyatts wieder für ein merkwürdiges VHS-Video droppen, dann verschiebt sich der Fokus vom Wrestlerischen zum Schrottigen. Und das kann eine Herausforderung werden, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich meine, das würde jetzt die Zeit sprengen, aber ich sehe da schon eine Gefahr. Also, weil, ich meine, Wrestling boomt, das gebe ich zu. WWE als Marke, glaube ich, boomt. Was genau der Grund dahinter ist, weiß ich nicht. Die Bloodline-Story war cool und alles, aber Netflix-User, ich weiß nicht. Ist das ist jetzt nicht so eine Wrestling-Marge oder Nische. Und wenn die dann reinschauen... Also Ilja Dragunov gegen Sami Zayn 25 Minuten, das, was ich gerne hätte, das wird sicherlich nicht für mehr Netflix-Abonnenten sorgen. Ich kann mich irren. Vielleicht ist wirklich ein Boom gerade drin. Aber ich glaube, Netflix-User, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, ich selbst habe es ja auch, aber was schaut man dort am liebsten? Diese Reality-Sachen, wo Leute irgendwie auf einer Insel sind und dann gegen miteinander rummachen und was auch immer was. Echt? Also, ich kenne mich da nicht aus. Guckt man das? Ja, ich glaube, sehr beliebt, diese Love Island und so, diese ganzen Reality-Geschichten. Ja, okay. Also ich kann mich irren, das ist nur so ein Verdacht, weil, ich meine, wofür steht Netflix? Ja, für mich ist es eher so schnelle Serien hinterherwerfen, egal ob die Qualität gut ist, Hauptsache wir haben genug Content. Ja, stimmt schon. Weiß ich nicht. Ja, die Dokus sind ja auch so. Die sind sehr, sehr leicht wegzugucken. Da wird viel geredet, ohne wirklich viel zu sagen. Und eigentlich wirst du bei den Tennis-Dokus, die ja ganz süß sind, du wirst ja eigentlich eher an die Menschen daran geführt, ohne dass da groß irgendwie groß inhaltlich das in die Tiefe geht. Ne? Das ist wirklich seichtes Zeug. Hm. Und ja, klar. Also immer geil gemacht, ja, auch wieder nicht falsch verstehen. Und das ist wirklich dieser Effekt, wenn du einmal so eine Folge guckst, dann willst du auch die nächste gleich noch gucken. Ne? Das ist so Zuckerwattenzeug. Ja? Das isst du und willst nicht aufhören, wenn du so viel gegessen, dass du kotzen musst, in Anführungszeichen. Und dann ist alles wieder weg und du weißt gar nicht, was es überhaupt war. Aber ja, wenn das der Weg ist, ne, dann ist WWE auf dem besten Weg dahin. Da hast du schon recht. Ne? Also das ist ja genau diese Love Island oder was das da ist. Ich kenne das wirklich nicht, ja. Aber das ist ja genau auf diesem Level, scheint sich dahin zu bewegen. Auf jeden Fall, das wäre das. Nur, dass halt, ja, WWE im Moment das Ganze noch bedeckt hält. Ja, ja, dass klar, da ein Kuss mal war, okay. Aber ich denke mal, bei Netflix, wie gesagt, Triple H hat es ja angedeutet, wir Wir können bei Netflix deutlich mehr Sachen machen. Aber was soll denn dann kommen? Sex 10 oder was? Ich meine, in jeder Serie. Also das hoffe ich mal nicht, aber ich denke, ich sage jetzt nicht, wir fallen zurück in die Attitude-Ära. Obwohl, vielleicht fallen wir zurück Aber, also ich glaube eher, ich sehe das dann wirklich so Netflix-Storytelling. Und was macht eine gute Serie aus? Ja, irgendeine Geschichte, extravagante Twists and Turns. Und natürlich auch Liebe und Sex. Ja, jede gute Serie braucht auch mal Sexszenen. Und wenn das in das Wrestling Einzug hält, dann kann es das auf das nächste Level bringen oder es kann das Genick brechen. Und ich habe keine Ahnung, wirklich keine, in welche es geht. Vielleicht überschätzen wir auch den Netflix-Einfluss. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, sehr, ja. Ne? Das will ich auch gar nicht abstreiten, dass wir jetzt hier vielleicht uns über Sachen Gedanken machen, die vollkommen abwegig sind und fernab von jeglicher Realität. Ja? Aber wenn man den Gedanken mal aufhält und zu Ende denkt, dann kann man als positiver Mensch sagen, da steckt noch so viel Potenzial im Produkt. Oder als Pessimist kannst du sagen, das killt das Produkt. Und wenn du dann nachher als Wrestling-Fan das siehst, dann, glaube ich, kommst du vor die Frage, welches Herz schlägt denn jetzt in meiner Brust? Das Wrestling-Herz? Dann gehe ich aber eher zu AEW. Oder das, ich sag mal, Jerry Springer Trash-TV-Serienherz? Dann möchte ich gerne weiter WWE gucken. So. Und ich glaube, Wrestling gewinnt. Am Ende gewinnt Wrestling immer. Weil das war immer da und es hat immer einen bestimmten Show-Aspekt gehabt. Und dann bist du bei AEW, aber bei Wrestling in Reinkultur als Wrestling-Fan besser aufgehoben. Ja, vielleicht liege ich falsch. Ja, vielleicht wollen die Wrestling-Fans wirklich Spektakel und das im Ring-Gedöns nehmen sie so ein bisschen mit. Aber Hauptsache, sie kriegen Trash geboten. Ich meine, da gibt es ja diese geile South Park-Folge, wo die Kitties da Wrestling machen. Eine der besten South Park-Folgen ever, finde ich. Und das war so ein Produkt, dass die da irgendwie Mist erzählt haben. Und sobald es im Ring hätte losgehen sollen, haben sie lieber einen Cliffhanger gemacht, weil natürlich können sie im Ring ja nichts. Aber das war egal. Die Fans wurden immer mehr, weil sie die Storylines sehen wollten. Und als es dann endlich mal mit Action losging, machten die Fans so, was ist das für ein Schrott? Ich gehe mal lieber weg. So, also das ist, also auf diesem Weg sind wir vielleicht gerade. Vielleicht hat ja South Park es vorhergesehen. Man weiß es nicht genau. Ja, müssen wir abwarten, ne? Also ich persönlich bin sehr gespannt. Ich bin auch super gespannt. Ich meine, für WWE wird das ein guter Deal sein. Ich bin super gespannt auf Netflix. Ob die dann weitermachen. Also ich weiß nicht, wie lange dieser Deal geht, ob sie verlängern. Bin ich echt gespannt, wie der Netflix-User auf Wrestling, auf das Produkt eingehen wird. Echt. Und ob WWE sich anpasst. Ja, oder ob das Produkt sich verändert, ja. Genau. Da bin ich echt super gespannt. Also ich freue mich auf die erste Folge. Muss ich tatsächlich sagen, einfach weil es immer so ein neuer Anfang ist und das ein Big Deal ist. Aber es birgt doch super viele Gefahren und ich bin echt gespannt, ob Netflix damit glücklich wird. So blöd es klingt. Wrestling oder war ob immer WWE glücklich wird. Ne? Oder ob WWE glücklich wird, tatsächlich. Weil wenn Netflix da immer reingrätscht und sagt, ja, wie wäre es denn mit einer Hotelzimmer-Szene, wo plötzlich Rhea mit Finn im Bett ist und Dominik erwischt sie. Also dann bin ich halt auch raus. Ja, und dann haben wir ein Thema. Also, ja, und Jay ist im Kleiderschrank. Genau. Und Jay, also du könntest ja dort gleich anfangen als Writer. Danke, nein. Ja, aber solche Fragen werden sich dann vielleicht stellen. Also ich freue mich einfach aus Interesse, die Zahlen zu sehen. Gehen die Zahlen hoch? Wahrscheinlich am Anfang ja. Und langfristig, ob sie zufrieden sind. Denn WWE und Wrestling war immer eigen. Und Boom hin oder her, am Ende bleibt's Wrestling. Und da bin ich super gespannt dann. Ja, ich auch. Also die Frage wird sein, prägt WWE Netflix oder prägt Netflix WWE? Ja, ne? Ja. Was geht unter? Was passt sich an? Oder ergänzen sich beide Produkte vielleicht ideal? Spannende Zeit, aber ich glaube, der Special-Podcast, der wird entweder kurz vor dem Start und dann irgendwann nach dem Start. Dann kann man so ein Resümee ziehen. Aber wir teasen es ja immer häufiger auch schon an. Nicht, weil wir irgendwie jetzt sagen, oh, was für ein geiles Podcast-Thema, sondern weil wir uns die Fragen einfach während des Guckens der Shows stellen. Also die decken uns ja nicht aus, sondern die springen uns ja an. Und wir werden das weiter verfolgen. Jetzt ist irgendwie der Fokus des Podcasts hat sich dann verselbstständigt dieses Mal tatsächlich. Ja. Aber das macht ja auch gar nichts. Nur werden jetzt die User dieses Mal etwas hinten runterfallen, denn wir haben jetzt die 2-Stunden-Grenze überschritten. Und das ist dann doch für heute, glaube ich, mehr als genug. Wir wollen euch ja nicht überstrapazieren. Chris, ich glaube, wir sollten einen Deckel drauf machen für dieses Mal. Und werden dann nächste Woche, da sind wir ja, sag ich mal, im Auge des Sturms. Da haben wir noch nicht die Preview, da haben wir eine Weekly. Die werden wir dann etwas, oder Weeklies, ne, 2 Stück, die werden wir dann etwas sportlicher besprechen. Und Chris hat ja jetzt wieder auf Wunsch diverser User jetzt wirklich jedes Segment mitgemacht. Das müssen wir gucken, ob wir das künftig weiterhin so machen, weil sonst kommen wir vom Hundertstel ins Tausendstel. Wir werden weiterhin darüber nachdenken, ob man Sachen zusammenfassen kann. Aber das Produkt, es lebt ja, ja, es atmet und verändert sich und wir schauen mal. Auf jeden Fall werden wir nächste Woche wieder die User mit einbeziehen. Und deswegen, wenn ihr jetzt traurig seid, dass wir User heute mal haben runterfallen lassen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, nächste Woche wird der Fokus dann etwas größer sein und ja, da freuen wir uns schon drauf. Deswegen würde ich sagen, Chris, abschließende Worte von dir und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, vielen Dank. Also das war eine intensive Ausgabe. Ich habe nicht gedacht, dass wir so über die Dokumentation und Netflix sprechen werden. Sind aber super spannende Themen tatsächlich und hat mir persönlich auch Spaß gemacht. Auch so ein bisschen das Weiterdenken mit Roman Solo Richtung nächstjähriger WrestleMania. Also haben wir nicht erwartet und so ist es gekommen. Deswegen da eine Entschuldigung und deswegen nächste Woche ein paar mehr User-Fragen. Schreibt gerne weiterhin, dass ihr keine KI seid. Das ist immer sehr beruhigend für mich. Und deswegen viel, viel Spaß und schönes Wetter, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch auch alles Gute. Wetter ist ja gut, nehmt es mit. Bier oder Sekt oder Wein auf der Terrasse am Strand, im Park, wo auch immer. Oder vorm Fernseher, wenn ihr Netflix guckt, um euch schon mal warm zu machen, weil das kommt WWE-Produkt. Wir freuen uns drauf. Vielleicht kommt ja auch Cody bald raus und macht so mit den Augen so Lasersachen wie Homelander auch. Und dann sind wir auch in der Prime-Ära vielleicht schon. Also da sind ja ungeahnte Möglichkeiten. Wir lassen es auf uns zukommen. In dem Sinne, schönen Sommer. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Ciao.